Vorrei ringraziare a nome di tutti l'illustre collega ed amico Quasini per la sua magistrale e brillante conferenza che deve trovare in special modo interesse in questo luogo. Allora, facciamo adesso un piccolo intervallo e cominciamo di nuovo alle 10:25 precise per fatti minori. Vorrei porgere un saluto speciale al secondo conferenziere di questa mattina, dottor Richard Schober, dell'Archivio di Innsbruck del Tiroler Landesarchiv, e lo prego subito di prendere la parola. Dopo la relazione in lingua tedesca, il professor Ara darà un riassunto in italiano per prima di un piccolo intervallo che facciamo dopo, prima della discussione su queste relazioni e la relazione di professor Cervani. Prego. Danke, Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren. Professor Carosini hat in seinem berühmten Vortrag bereits über unser zentrales Thema gesprochen. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, besonders den nationalpolitischen Aspekt des Zusammenlebens unserer beiden Völker im alttirolischen Raum zu betrachten und darauf näher einzugehen. Zeugnisse einer italienisch-nationalen Bewegung auf dem Gebiet des heutigen Trentino lassen sich erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts feststellen. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden eher deutsche Stimmen laut, die dem seit 1500 stetig abnehmenden Deutschtum in Trient entgegentreten wollten. Aber auch im späten 18. Jahrhundert waren es in der Mehrzahl weniger separatistische Gelüste, die Westtirol beunruhigten, als das allgemeine Problem einer ungeregelten Repräsentation des italienischen Landesteiles am Tiroler Land. Die Trientiner waren in den Ausschüssen des Landtages in die begrenzten demokratischen Rechte der Stände ausübten, überhaupt nicht vertreten. Und auf dem sogenannten offenen Landtag, also dem Volllandtag, der im ganzen 18. Jahrhundert nur dreimal zusammentrat, 1704, 1720 und 1790, unterrepräsentiert. Nur die welschen Konfine, welche aber als von Kaiser Maximilian erobertes und damit relativ spät erworbenes Gebiet auch nicht für würdig befunden wurden, in den Ausschüssen zu agieren, waren neben dem Bischof und seinem Domkapitel im Landtag vertreten. Dieses Missverhältnis entsprang aber nicht einem deutschen Willen nach nationaler Vergewaltigung des Italienertums, sondern der starren dem Deutschtiroler eigenen konservativen Rechtsauffassung, die im Althergekommenen festhält, wenn dieses auch den zeitgenössischen Verhältnissen schon lange nicht mehr entspricht. So war aus historischen Gründen auch die erst unter Maximilian zu Tirol gekommenen deutschen unterintalischen Gerichte Kufstein, Kitzbühel und Rattenberg ebenfalls in den Ausschüssen nicht vertreten. Der Kampf der Italiener gegen das Ende des 18. Jahrhunderts, besonders auf dem offenen Landtag von 1790, ging nicht um nationale Verselbstständigung oder gar wie dann später im 19. Jahrhundert um Loslösung aus dem Staatsverbande, sondern um die Emanzipation der Trientiner Bevölkerung im Rahmen der Grafschaft Tirol. Zu dieser Zeit fiel das harte Wort, dass die Westtiroler keine ständischen Sklaven, sondern gleichberechtigte Untertanen desselben Landesfürsten seien. Als die Bürger von Rovereto 1790 ihre Vertretung in den Ausschüssen forderten, nannten sie die Deutschen ihre, ich zitiere, Brüder und Mitbrüder, wurden aber von den Abgeordneten der Städte Bozen und Meran brüsk zurückgewiesen. Die Abgeordneten der sogenannten Weinviertel, der Viertel um Bozen, des deutschen Südtirol und der blühenden Städte Bozen und Meran, hatten auf dem Landtag eine besonders starke Stellung, die sie sowohl gegen die Italiener im Süden als auch gegenüber ihren nördlichen deutschen Brüdern egozentrisch verteidigten. Ihre Haltung entsprach weder einem, ich zitiere Otto Stolz, urwüchsigen deutschen Nationalgefühl, von dem eben Stolz spricht, als vielmehr einen wirtschaftlich begründeten Egoismus, der die Konkurrenzierung durch die Trientiner Weiner fürchtete, deren Einfuhr erst seit Josef II. Liberalisiert worden war. Die Ablehnung, die die Ansprüche der Westtiroler auf dem offenen Landtag von 1790 erfuhren, entsprang wie die Antragstellung der Italiener nur sekundär einer nationalen Motivation. In Westtirol war vielmehr ein durch die Idee der Aufklärung gefördertes Streben nach Repräsentation, Mitarbeit, Mitbestimmung im Landtag zu spüren, während das deutsche Tirol mit Hilfe des historischen Argumentes wirtschaftliche Positionen verteidigt. Die Wahlbewegung zum Landtag von 1790 zeigt aber auch schon beginnende Anzeichen einer nationalen Bewegung, indem auch Forderungen laut wurden wie die italienische Amtssprache, was dann im 19. Jahrhundert so machtvoll hervortrat. Diese Forderungen waren aber nur Thema der heftigen Bewegung für die Landtagswahlen 1790, so zu Strigno am 9. Mai, aber nicht des Landtages selbst. Es waren aber nicht nur die Deutschen im Norden, die eine stärkere Repräsentation verhinderten. Eine solche wurde auch vom Bischof in Trient abgelehnt, der eine stärkere Vertretung seiner Untertanen auf dem Landtag nicht wünschte. Es wird also immer deutlicher, dass man von einer nationalen Politik am Ende des 18. Jahrhunderts im Trentino erst in Ansätzen sprechen kann, deren geistige Initiatoren erst in jenen Jahrzehnten auf italienischer Seite begannen wirksam zu werden. Noch 1730 differenzierte Tartarotti aus Rovereto in seinen historischen Notizen über die Schriftsteller Tirols nicht zwischen deutschen und italienischen Tirolern und Autoren. Derselbe Tartarotti, der wenige Jahrzehnte später im Rahmen der 1750 gegründeten Accademia degli Agiati nationale Themen behandelt. Westtirol brachte in dieser Zeit einen Carlo Antonio Pilati aus dem Nonsberg, einen früheren Vorläufer des französischen Geistes, hervor, der einen nachhaltigen Einfluss ausübte. Ebenso zeigt sich bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Einfluss der Illuminaten und Freimaurer, die im Sinne einer nationalen Trennung wirken. Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang auch Clemente Pasetti werden, bleiben, Mitglied der Accademia degli Agiati, von dem der berühmte Ausspruch stammt, Italianen und siam non tirolesi. Es gab also in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bereits eine nationale Bewegung, die aber noch keine konkreten politischen Auswirkungen zeitigte, da sie nur eine ganz schmale Schicht elitärer Intellektueller Wegbereiter für ihre dentistische Zukunft erfasst. Sicher ist aber, dass die Wirkung der französischen Aufklärung in Verbindung mit ihrer antiklerikalen Tendenz und der schroffen Ablehnung berechtigter Vertretungsansprüche der Westtiroler im Jahre 1790 den Boden für die Saat des Irredentismus des 19. Jahrhunderts bereitete. Bis in die Mitte des Jahrhunderts und darüber hinaus wurden auf der deutschen Seite diese zwangsläufige Entwicklung nicht oder zumindest zu wenig verstanden. 1790 boten die Stände des Tiroler Landtages den Welschtirolern zum ersten und zum letzten Mal in der Geschichte des Landes wie über die Trennung von Tirol als eine gerechtere Vertretung an, obwohl der weltoffene ehemalige Großherzog der Toskana, Kaiser Leopold II., sich ohne Scheu auf die Seite der Welschtiroler in ihrem gerechten Kampf gestellt hatte und dem italienischen Bürgertum und dem Bauernstande durch sein Diktat einen bescheidenen Einbruch in den großen und kleinen Ausschusskongress ermöglichte. Durch die kaiserliche Initiative erhielten die Konfinanten, wie sie von Tiroler Seite genannt wurden, schließlich mit dem Burggrafenamt, dem Wipptal und den drei Unterinntaler Herrschaften Kitzbühel, Kufstein und Rattenberg abwechselnd alle vier Jahre eine Vertretung im engeren Ausschuss. Die politischen Wunden, die deutsch-tirolische Stände auf dem Landtag von 1790 geschlagen hatten, als sie erklärten, dass ich zitiere, das welsche Tirol nie jene Rechte beanspruchen könne, welche dem deutschen und eigentlichen Tirol, Zitat Ende, vorbehalten seien, wurden durch die Koalitionskriege vertieft, die Welschtirole stärkeren Kontakt mit dem revolutionären französischen Geist brachten, der zum nationalen Aufbruch führte. Unter diesem Einfluss gewann in Welschtirol in den führenden intellektuellen Kreisen immer mehr die freie Mauerei an Boden, die wiederum ihrerseits das nationale Engagement anbringt. Um die Wende zum 19. Jahrhundert sind dann schon deutliche Anzeichen für den Wunsch nach Separation zu finden. Die Stadt Trient begrüßte 1803 in einer Adresse an Kaiser Franz wohl die Integration in den Kaiserstaat, legte aber dem Hofkommissar Graf Bissingen aber bereits damals den Wunsch nach einer eigenen Aktivität, das heißt Regierung, vor, einem ständigen landschaftlichen Ausschuss in Trient. Kaiser Franz lehnte diese Förderung ebenso ab wie den später vorgebrachten Wunsch nach Errichtung eines Gerichtshofes zweiter Instanz in Trient. Selbst der Wunsch nach einer Vertretung der Stadt Trient bei den verschiedenen ständischen Versammlungen mit Sitz- und Stimmrecht wurde vom Monarchen abgewiesen. Die Säkularisierung sollte nach dem kaiserlichen Willen im Sinne der Restauration nicht, ich zitiere, an der verfassungsmäßigen Stimmengleichheit der Landschaft, ich Zitat Ende, ändern. wie sich Franz I. gegenüber dem Innsbrucker Gubernium ausdrückte. Es blieb also bei der Regelung, dass das Gebiet des ehemaligen geistlichen Fürstentums Trient nur durch den Vertreter des Bischofs und des Domkapitels vertreten war, wobei das letztere aus zwei Dritteln Deutscher bestand. Die schon vor der Säkularisierung direkt Tirol zugehörenden Gebiete waren alle 4 Jahre auch im engen Ausschuss vertreten, zum ersten Mal 1795 durch die beiden Abgeordneten Baroni und Gabalbo für die Landgemeinden und für die Städte Rovereto und Arco durch Campidula. Diese Unterrepräsentation war sicherlich auf die Dauer ein unhaltbarer Zustand. Dies erkannten sogar die Bayern, die aber über theoretische Überlegungen zur Lösung des Problems während ihrer Ära nicht hinauskamen, weil sie am starren Widerstand der Tiroler scheiterten. Der Konflikt zwischen Nord und Süd war in Tirol noch nicht zu Ende gegangen, als die bayerische Regierung am 16. Mai 1908 die ständische Verfassung aufhob und damit den Westtirolern weitere Kränkungen ersparte. Den endgültigen Ausschlag für die Entwicklung Westtirols zu der Irredenta gaben aber nicht die laufenden Brüskierungen des nationalen Stolzes der Italiener und der deutschen Tiroler, sondern die Angliederung Westtirols an das Königreich Italien im Jahre 1810. Napoleon, dem persönlich die nationalen Aspirationen der Westtiroler mehr oder weniger gleichgültig waren, hatte den strategischen Wert des Landes bereits 1796-97 erkannt. Aus militärischen Rücksichten versuchte er bei den Verhandlungen zum Pressburger Frieden eine Aufteilung Tirols zwischen Bayern und dem Königreich Italien durchzusetzen, was Österreich aber verhindern konnte. Nach dem missglückten Tiroler Aufstand von 1809, der bezeichnenderweise Trient, das bereits im Bande der Freimaurerloge in Neptun stand, die Gefolgschaft verweigerte, während die Ladiner, die Valsugana sowie Mori und Arco pro-österreichisch gesinnt waren, gelang es dem großen Korsen wohl nicht, sein eigentliches Ziel, die Linie Brennereschen-Scheiding für das Königreich Italien zu erreichen. Westtirol und das Unteresch bis Bozen kamen aber in italienisch-französische Hände bekanntlich, was von den führenden Männern Triens, ich zitiere, als Calmo della nostra Felicità gefeiert. In einer Festschrift zu jenem Ereignis verwandte der ehemalige Kanzler des Fürstentums Barbacovi zum ersten Mal den Begriff Trentino. Das Schlagwort des Irredentismus war geboren, das Graf Giovanelli in seinem Werk Trento città d'Italia per origine, per lingua e per costumi ebenfalls der Nachwelt vermittelte. Die Euphorie Welschtirols für das napoleonische Regnum, die sinnfälligen Ausdrücke der Huldigung Napoleons durch die neuen Untertanen in Paris fand, wird aber relativ rasch in den weiteren Kreisen der Bevölkerung einen immer stärker werdenden Skeptizismus gegenüber der italienischen Verwaltung zurückgestellt. Hohe Steuern, die Verlängerung der Militärpflicht auf 5 Jahre und der Heldentod von 3000 jungen Italienern, Westtirolern auf den europäischen Schlachtfeldern, Napoleons brachte den anfänglichen Enthusiasmus für das Regno bis zur Wiederkehr der Österreicher fast zum Erliegen. Nur das Beamtentum und gewisse intellektuelle Schichten, denn der freiere Geist des Regno behagt hatte, große Teile von ihnen gehörten dem Freimaurertum mit dessen antiklerikalen und nationalen Engagement an, pflegten noch nach der Wiedergewinnung durch Österreich geheime Kontakte zum Vizekönig. Diese Schichten hatten aber 1813 bereits ihren Rückhalt an der Bevölkerungsbasis in nationalen Belangen vollkommen verloren, was am deutlichsten bei den Unruhen gegen Nationalisten in Primiero und Borgo zum Ausdruck. Die napoleonische Zeit des Trentino wirkte aber für die im Aufbruch sich befindende irredentistische Bewegung verstärkend und fördernd, ja in gewissem Sinne sogar begründend, wenn auch die große Masse der in erster Linie bäuerlich konservativ in sich ruhenden Bevölkerung nach der herben Enttäuschung der 3 Jahre Regno österreichisch gesucht hat. Der Grund für diese eben skizzierte Haltung der Trentiner Bauern lag sicherlich nicht zuletzt im ideologischen Bereich. Der nationale Gedanke wurde zunächst in erster Linie von den rationalistischen antiklerikalen Freidenkern geboren und getragen und war an sich eine logische Konsequenz ihrer Weltanschauung, die aber dem konservativen, tiefgläubigen Trientiner Bauerntum naturgemäß suspekt sein musste. Andererseits war, um einen Blick weit nach vorne zu tun, die Landbevölkerung im italienischen Süden Tirols in weit stärkerem Maße wirtschaftlich von der gehobenen Schicht des Grundbesitzes abhängiger als im deutschen Landesteil, was den Irredentisten trotz ihrer Minoritätenstellung im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts zeitweise einen totalen politischen Einfluss sicherte. Die prinzipiell nicht unfreundliche Einstellung der Trentiner Bevölkerung in den ersten Jahren nach 1813 versetzte die österreichische Regierung in die Lage, ein relativ mildes Regime im Trentino zu führen. Die Anhänger des Regno wurden relativ milde behandelt. Sicherlich spielte bei dieser Politik auch die endgültige Sicherung der südlichen Flanke des Reiches eine Rolle. Das Trentino war ja nicht wie später eigentliches Grenzland. Aber die österreichische Regierung stellte sich nicht zuletzt auch auf vertrauensbildende Akte der Trentiner Vertreter selbst ein. Diesem versöhnlichen Geist entsprach die endgültige Eingliederung der ehemaligen geistlichen Fürstentümer Brixen und Trient durch die neue Landesverfassung vom 24. März 1816 ohne Protest der Italiener. Die auf dem großen Kampfe gefestigt hervorgegangene Wiener Zentralgewalt zog nun auch die Konsequenz aus den Fehlern der vornapoleonischen Ära und wertete den italienischen Landesteil dem Deutschen gegenüber ein wenig auf. In der von Kaiser Franz am 24. März unterzeichneten Verfassungsurkunde wurde die Gleichberechtigung der Bezirke Trient und Brixen gegenüber dem übrigen Tirol festgestellt. Trotz dieser programmatischen Forderung blieb aber schließlich Westtirol, das nur 7 von 52 Sitzen im Ausschusskongress erhielt, also im größeren Ausschusskongress erhielt, unterrepräsentiert. Die Ernüchterung über die Herrschaft des Regio bewirkte aber, dass die Italiener keinerlei Protest einlegten, ja sogar die Dankadresse vom Juni 1816 für die Landesverfassung an den Kaiser, die Unterschriften der Vertreter des Trentino brachten. In der Folge besuchten die italienischen Vertreter bis 1848 fleißig den Landtag, arbeiteten konstruktiv mit, sodass sich das deutsch-tirolisch-trientinische Verhältnis im Landtag über einen Zeitraum, der fast bis zur Revolution 1848 reichte, zusehends besserte. Wenn auch die allgemeinen, die ganze Monarchie betreffenden restaurativen Maßnahmen der Metternichschen Ära von einer national doch irgendwie bewegten Bevölkerung stärker und negativer empfunden wurden. Ansuchen in den Jahren 1827 und 1845 um eine erhöhte Repräsentation im Landtag nach dem nationalen Bevölkerungsproporz wurden abgelehnt, was sicherlich auch auf italienischer Seite verstimmte. Erst als die Nationalisten durch die französische Julirevolution erneut Rückhalt an einer großen revolutionären Bewegung erhielten, die sogar ihre Agitation auf Tirol ausdehnte, bekamen die irredentistischen Kräfte wieder Auftrieb, indem sie die allgemeine Unzufriedenheit auslösten. Diese hatte aber kaum nationale Motive in erster Linie. Sie war im deutschen Landesteil ebenso weit verbreitet wie im italienischen. Denn 1830 war auch von der Restauration und dem metternichschen System in seiner 1809 so vehement verteidigten Freiheit das Tirolertum, das arg beschnittene deutsche Tirol, für revolutionäre Keime nicht unempfänglich. Selbst die alten Landesverteidiger des Passaiertales und Merans wehrten sich dagegen, dass die Stände de facto seit 1816 aufgehoben waren und setzten sich 1830 für die Wiedererlangung der alten Freiheiten vehement ein. Der Sieg der Revolution in Paris und die Konsolidierung der Verhältnisse ließ auch ihre Ausstrahlung schwächer werden. Eine weitere Tätigkeit von Emissären des Pariser Revolutionsausschusses in Tirol ist quellenmäßig nicht mehr nachzuweisen. Die Ursachen der allgemeinen Unzufriedenheit, sowohl auf deutscher wie auch auf italienischer Seite, der absolute Wiener Regierungszentralismus, die praktische Beseitigung der Tiroler Stände, wurden jedoch nicht eliminiert. Auf der Regierungsseite, so hat man den Eindruck, erfasste man im Hochgefühl der absolutistischen Herrschaft und im Glauben an den Grundsatz der Legitimität nicht, dass unter dem Einfluss der vom Ausland nach Österreich einstrahlenden revolutionären Ideen Zentralismus und Absolutismus im fremdnationalen Gebiet zum nationalen Radikalismus sowie im deutschen Gebiet zur liberal-sozialen Revolution führen musste. Nicht unbegründet zog dann die Wiener Revolution 1848 und der italienische Aufstand in Oberitalien an zwei verschiedenen Strängen in dieselbe Richtung. In den 30er und 40er Jahren machte Westtirol äußerlich gesehen einen befriedeten und ruhigen Eindruck. Vor allem, weil man es als Gebiet des Deutschen Bundes und durch die starke österreichische Präsenz in Oberitalien als gesichert hat. Von dieser Position der Sicherheit aus führte die Provinzialbehörde in Innsbruck, das Gubernium, in Westtirol ein relativ mildes Regime und schritt selbst gegen die Irredentisten nur sehr selten initiativ ein, sondern reagierte meist nur auf Befehle der vorgesetzten Polizeistelle in Wien. Man unterschätzte einfach die irredentistische Bewegung, die seit 1833 bereits auch unter dem Einfluss von Mazzini, Giovannetti, Italia stand. Ja, man hat fast den Eindruck, dass die Gouverneure bis 1848, so besonders Clemens Graf Brandis, die politische Brisanz dieser Bewegung einfach nicht verstanden, obwohl es in den letzten Jahren vor der Revolution deutliche Anzeichen schon dafür gab, dass den Irredentisten der Durchbruch zur Bevölkerungsbasis, wenn auch eingeschränkt, gelingen könnte. Die Tätigkeit der rentistischen Gedanke-Organisationen, wie zum Beispiel das Instituto Sociale in Trient unter der Führung Graf Manches und Graf Duns, verstanden es schließlich auch das einfache Volk zur nationalen und revolutionären Begeisterung zu führen. Führend dabei war die an den Universitäten in Padua und Pavia ausgebildete Intelligenz, die sich nach ihrer Rückkehr in die Heimat als Vorkämpfer des Irredentismus fühlte. Die Grundlagen für die Ereignisse von 1848 im Trentino wurden von beiden Tiroler Volksgruppen sowie von der österreichischen Regierung gelegt. Das absolutistische System, die Ausschaltung jeder Selbst- und Mitbestimmung, die Anfälligkeit der Trientiner Oberschicht für freisinnige politische Tendenzen und die konservativ in sich ruhende, auf die historischen Gegebenheiten fest vertrauende und damit die eigentlichen Probleme nicht erkennende Einstellung der Tiroler Landesgouverneure bis 1848 förderte die redentistische Entwicklung des Trentino bis zum Kulminationspunkt des Jahres 1848. Meines Erachtens darf bei dieser Entwicklung, zumindest was die Führer der Bewegung des Trentino betrifft, der ideologische Gegensatz, freisinnig die Spitzen des Trentino, konservativ am historisch gewachsenen festhaltend die deutsche Oberschicht, nicht unterschätzt werden. Mit dem nationalen Kampf ging also ein ideologischer Einbruch, beide befruchteten sich gegenseitig und trieben einander voran. Am besten wird dies veranschaulich durch zwei Aufrufe aus dem Revolutionsjahr von italienischer Seite. Der erste stellte eine extreme nationale Forderung. Jagt die fliehenden Fremden über den Brenner, die natürliche Grenze Italiens. Zitat Ende. Der zweite zeigt die ideologische Komponente des nationalen Kampfes. Es heißt darin, ich zitiere, es ist nicht mehr die Zeit der Fürsten, Grafen und der Barone, beim Volk allein liegt die souveräne Macht. Es ist hier leider nicht Zeit und Raum, die einzelnen Phasen der revolutionären Entwicklung im Trentino des Jahres 1848, vor allem in ihrer Beziehung zu den Ereignissen in Lombardo-Venetien, darzustellen. Es kann sich in diesem Rahmen nur um einige grundumreißende Striche handeln, die in den langen Jahrzehnten des Vormärz etwas lethargisch gegenüber dem trentinischen Irredentismus operierende Bürokratie wurde bereits 1843 durch Gerüchte über eine Welschtiroler Verschwörung aufgeschreckt und begann daher in den folgenden Jahren etwas energischer zu reagieren. Selbst der Landesgouverneur Clemens Graf Brandis erkannte nun die Gefahr und verfügte einige einschneidende personelle Maßnahmen. Auch der Kaiser rief die Beamten in einem Handschreiben zu größerer Initiative auf. Aber innerhalb kurzer Zeit konnten die administrativen Fehler von Jahrzehnten nicht wettgemacht werden, zumal die nationalen Wogen im benachbarten lombardisch-venezianischen Raum mächtig hochschlugen. Der Ausbruch der Revolution am 13. März wirkte sich auch sofort auf das Trentino aus. Die feindselige Stimmung tat sich im Augenblick des Bekanntwerdens des Beginns der Revolution am Abend des 18. März in einer an Aufruhr grenzenden Demonstrationskund, bei der nur das kluge, zurückhaltende Vorgehen der Militärbehörden, denen es relativ rasch gelang, die äußere Ruhe wiederherzustellen, den Ausbruch einer echten Revolution verhinderte. Im Jahre 1848 brachte in die irredentistische Bewegung die Begeisterung auf großer Teile des Volkes, das besonders in der zweiten Hälfte des März durch revolutionäre Emissäre aus Oberitalien aufgewühlt wurde, wobei sich in den Vorstellungen vom nationalen Ziel doch einige Differenzierungen ergaben. Vorbehaltlose Zustimmung für das eben genannte Ziel erhielten die Agitatoren nur von Seiten des Adels, der Intelligenz, des Klerus und der Beamtenschaft. Während das ländliche Volk eher zu einer Trennung des Trentino vom Gubernium in Innsbruck und zu einem eigenen Landtag neigte, ja manche gaben sich sogar mit einem eigenen Kreis und dessen ausreichender Vertretung auf dem Landtag in Innsbruck zufrieden. Die 1848 fixierten Positionen der Nationalisten des Trentino behielten ihre Gültigkeit während des ganzen 19. Jahrhunderts und reichten bis in unser Jahrhundert herein. Je nach der momentanen politischen Situation, das heißt, der momentanen Schwäche oder Stärke der kaiserlichen Regierung wurden sie modifiziert, in ihrem Wesen blieben sie aber gleich, wobei die extremen Positionen aber zusehends im Laufe des Jahrhunderts abgeschwächt wurden. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, besonders aber nach dem Abschluss des Dreibundes, verlangten die Extremisten nicht mehr die Trennung von Österreich, sondern einen eigenen Landtag und die Gemäßigten, die diesen noch 1848 gefordert hatten, gaben sich mit einer administrativen Autonomie im Rahmen Gesamt-Tirols zufrieden. Inwieweit dies nur, um einen zeitgenössischen Ausdruck zu verwenden, einen Primo Basso darstellen sollte, mag dahingestellt bleiben. Neben den angeführten Gruppen im Jahre 1848 gab es aber auch verantwortungsbewusste führende Italiener wie den Landrichter von Vercelli, Carlo Clemente, welcher die realen wirtschaftlichen Auswirkungen eines Ausscheids des Trentino aus dem Kaiserstaat und damit vor allem aus dem Deutschen Bund und dessen Zollverein erkannten. Der Irredentismus kämpfte ab 1848 auf zwei Ebenen. Direkter Anschluss an Lombardo-Venetien oder Konstituierung als eigenes Kronland, als eigenes Herzogtum, Fürstentum oder Grafschaft. Der Großteil der Bevölkerung hing aber mehr den administrativen Lösungen an. Die Billersdorfsche Verfassung sah schließlich eine Änderung der Gebietseinteilung nur durch Gesetz vor. Daher zielte in der frühkonstitutionellen Ära die nationale Strategie der Trientiner in erster Linie, besonders unter dem Einfluss des Loretaner Religionsprofessors Aprato, nach Frankfurt. Das die für die Trientiner Problematik wichtigste Instanz darstellte, da es ja um ein Ausscheiden aus dem Deutschen Bund ging und man sich von Frankfurt, das das nationale Prinzip ja anerkannt hatte, am ehesten Verständnis erwartet. Das Auftreten der Trientiner Abgeordneten in Frankfurt, es waren bei schwacher Wahlbeteiligung nur Irredentisten gewählt worden, die am 5. Juni die Ausscheidung der Kreise Trient und Rovereto ohne Präjudiz für eine Vereinigung mit Österreich verlangten, zeigt deutlich die Kluft zwischen den Repräsentanten und dem Volk in jenen Tagen. Die Stadt Rovereto wehrte sich energisch gegen das Ausscheiden aus dem deutschen Zollverband. Diesem Protest schlossen sich viele andere Gemeinden an, verlangte aber die administrative und parlamentarische Trennung von Deutschland. Die Nationalversammlung, die unter dem Eindruck der Bedrohung Triests durch die sardinische Flotte und der an das deutsche Nationalgefühl appellierenden, geschickten Reden der Deutsch-Tiroler Vertreter stand, war abgesehen von einigen norddeutschen nationalen Romantikern in großer Mehrheit gegen die trentinischen Aspirationen. Vielleicht gerade deshalb, weil sie für das fremdnationale Element ein besonders offenes Ohr hatte. Nachdem das Frankfurter Parlament durch die Modifizierung des ursprünglichen Antrages auf Ausscheidung des Trentino nicht gezwungen war, die Trentiner Schoff zurückzuweisen und es das Problem durch eine Verweisung an die österreichische Regierung elegant lösen konnte, dekretierte die Nationalversammlung ihrer grundsätzlichen Einstellung entsprechend die nationale Gleichberechtigung der nicht deutsch redenden Volksstämme Deutschlands. Frankfurt hatte also das Trentiner Problem auf die Ebene der österreichischen Regierung und damit auf die des Reichsrates verschoben, da er sich beim modifizierten Antrag um eine innerösterreichische Angelegenheit. Die Auffassungen der kompetenten Faktoren, Regierung und Reichsrat, gingen aber nicht konform. Das Ministerium, das den Italienern sehr entgegenkam, was die Amnestierung der kompromittierten Irredentisten betraf, war der Ansicht, dass eine Lösung nur im Zusammenhang einer allgemeinen Neugliederung möglich wäre, der es aber eher ablehnend gegenüberstand. Während der Reichstag von Kremsier, der bekanntlich die gesamte österreichische Nationalpolitik auf eine neue Basis stellen wollte, naturgemäß das Trientiner Problem im italienischen Sinne positiver betrachtet. Tirol selbst verhielt sich vollkommen ablehnend. Der Landtag konnte sich wohl nicht artikulieren, da er aufgehoben war. Der ständige Landesausschuss und das Kopernium standen jedoch auf dem Standpunkt der Tiroler Landeseinheit. Der Beschluss des Kremsier Reichstages zur Abtrennung Westtirols muss unter dem Aspekt der versuchten Neugestaltung der Nationalitätenverhältnisse Österreichs gesehen werden, die im Falle des Trentino schließlich doch unter dem Druck der deutschen Tiroler Bevölkerung, der starken Rückhalt beim Kaiser fand, nicht zuletzt zusammenkam. Mit der Auflösung des Reichstages setzten sich die alten absolutistischen Tendenzen des Kaiserstaates wieder voll durch. In der oktroyierten Reichsverfassung wurde die Einheit des Landes Tirol erneut expressis verbis bekräftigt. Drei Faktoren hatten die Trientiner Hoffnungen auf eine Lösung von Tirol hinweggefegt: die ablehnende Haltung der deutsch-tirolischen Bevölkerung, die negative Einstellung der Regierung und des Kaisers und die Unfähigkeit der fortschrittlichen Kräfte, sich gegenüber den neo-absolutistischen Tendenzen des Kaiserstaates durchzusetzen. Tirol stand wohl auf dem Boden der Landeseinheit, räumte aber dem italienischen Landesteil den Platz ein, der ihm gebührte. Dies zeigte sich in der allerdings 1851 der neo-absolutistischen Entwicklung zum Opfer gefallenen Landesordnung, die eine starke italienische Vertretung am Landtag sowie eigene Kreistage für das Trentino vorsah. Die Jahre 1848-49 brachten den Trientinern nicht die Erfüllung ihrer kompromisslosen Forderungen. Die revolutionären Ereignisse hatten im Lande auch die starken Fronten gelockert. Der Neo-Absolutismus, während dessen Herrschaft der nationale Wille sich auf parlamentarischer Ebene nicht artikulieren konnte, ließ positive Ansätze, wie die erwähnte Landesverfassung, nicht zum Tragen kommen. Beschnitt aber, und das ist vom nationalen Aspekt aus gesehen wichtig, sowohl deutsche als auch italienische Interessen. Die absolutistische Ära vereinigte aber, und das wirkt wie ein Paradoxon, administrativ die beiden Kreise Trient und Rovereto zum ersten Mal unter einer Kreisregierung, die freilich unter einem deutschen Ministerialrat stand. Die Einheit des Trentino war damit zum ersten Mal in seiner Geschichte, sieht man von dem kurzen bayerischen Intermezzo ab, anerkannt. Auch auf der deutschen Seite wurde diese Einheit mehr und mehr respektiert, was sich in der Akzeptierung des Begriffes italienischer Landesteile besonders ausdrückte, was aber kein Abrücken von der Einheit der gefürsteten Grafschaft Tirol bedeutete. Der Irredentismus in Welschtirol konnte sich in der neo-absolutistischen Ära nicht mehr so frei wie früher artikulieren, schwebte jedoch stark unter der Decke weiter. Er stellte aber für die österreichische Verwaltung kein besonderes belastendes Problem dar, zumal das Trientiner Volk in drei Gruppen vom nationalen Aspekt aus gesehen gespalten wurde. In die Autonomisten, die revolutionären Irredentisten, die eine allfällige Autonomie nur als primo passo ansahen, und in die zahlenmäßig stärkste Gruppe, die gut katholische, ruhig ihrer Erwerbstätigkeit nachgehende, loyale und besonders kaisertreue Landbevölkerung. Unter dem Statthalter Erzherzog Karl Ludwig 1855 bis 1861 wurde das Trentino im deutschen Sinne straffgeführt. Der sonst in der Landesverwaltung so tüchtige Erzherzog hatte in der nationalen Frage nicht den politischen Instinkt wie sein Nachfolger Fürst Blocko. Zwischen 1861-1866, der auf der österreichisch gesinnten Trientiner Partei aufbauend die Stellung der Regierung stärkte. Unter dem Erzherzog-Statthalter galt die deutsche Amtssprache kompromisslos, ebenso das Deutsche als Prüfungssprache an der Universität. Ja, 1848 wurde im Trentino sogar der zweisprachige Elementarunterricht eingeführt. Mit diesen Maßnahmen wollte der Erzherzog-Statthalter das vordringende Italienertum, dessen stärkere Vitalität, Bildung und Zivilisation national immer aggressiver wurde, paralysieren. Karl Ludwigs Nationalpolitik war aber nicht im eigentlichen Sinne beim Germanisieren, sondern defensiv die deutschen Sprachinseln im Trentino, die vor dem Untergang standen, erhalten. Vor allem ging es ihm aber um die Zurückdrängung der ziemlich fortgeschrittenen Italienisierung des Bozener Unterlandes, was als eindeutig defensive Maßnahmen zu werten. Der Schutz des Deutschtums im Trentino wurde auch noch unter Statthalter Dockenburg 1866 bis 1868 vorangetrieben. Bald aber gingen die Interessen der Reichspolitik über die speziell deutsch-tirolischen hinweg, als die deutschen Liberalen im Reichsrat die Unterstützung ihrer italienischen Gesinnungsfreunde brauchten und diesem Ziele ihre deutsch-tirolische Volkstumspolitik opferten. Nach der Konstitution im Jahre 1861 zeigte sich naturgemäß die italienische Haltung wieder so wie 1848-49 in schärferem Licht. Zumal nun ein bedeutend größerer Bevölkerungsteil seine nationale Einstellung im Rahmen der demokratischen Einrichtungen artikulieren konnte. Es muss aber auch bei der Wertung der Äußerungen und der Politik italienischer Vertreter nach 1861 berücksichtigt werden, dass einerseits die allgemeinen Wahlverhältnisse, aber auch die speziellen trientinischen, eine echte Repräsentation der Bevölkerung durch ihre Abgeordneten nicht zuließen. Noch um 1880 waren für den Tiroler Landtag nur ca. 6% der Gesamtbevölkerung wahlberechtigt. Und speziell das Trentino hatte noch dazu durchwegs eine äußerst schlechte Wahlbeteiligung aufzuweisen, die die extremen Nationalisten begünstigten, da gerade die größtenteils ruhige und kaisertreue Landbevölkerung nicht zu den Urnen. Die ersten Wahlen von 1861 wurden vom Trentino fast vollkommen boykottiert. Nur die Abgeordneten des stets kaisertreuen Premiere und Fasser wurden bezeichnenderweise gewählt. Aber auch die wenigen unter der Führung des Fürstbischofs von Riccabona erschienenen Liberalisten und konservativen Italiener, die sich dem Aufruf der Irredentisten, ich zitiere zum letzten Widerstand, Zitat Ende, nicht gebeugt hatten, verlangten die parlamentarische und die administrative Trennung von Deutschland. Die Irredentisten forderten den Anschluss an Venetien in einer Denkschrift gegenüber dem Reichsrat, die aber keine Wirkung zeigte. Das Schicksaljahr Österreichs 1866 machte Welschtirol zum Spielball der europäischen Politik. Das schlechte Abschneiden Italiens auf dem südlichen Kriegsschauplatz führte seine ursprünglichen weitgehenden Forderungen bis zu den alten Kämmen ad absurdum, nachdem weder Bismarck noch Napoleon sich für eine Veränderung der Südgrenze nach der Abtretung Venetiens interessierten. Im Trentino selbst hatten sich die Österreicher unter General Kuhn und mit Hilfe des Landesaufgebotes halten können. Auch während der bedrohlichen Situation des Jahres 1866 muss deutlich zwischen der Haltung der Nationalkreise und der breiten Masse der Bevölkerung unterschieden werden. Die Irredentisten waren zum großen Teil außer Landes gegangen, kämpften als Offiziere Garibaldis oder gehörten dem Organisationskomitee für Welschtirol in Mailand wie Graf Festi, Dr. Baisini oder Dr. Angelo Ducati. Die zurückgebliebene Landbevölkerung war durchaus kaisertreu geblieben. Es gab sogar Grenzgemeinden wie Casotto etc., die sich offiziell gegen eine eventuelle Abtretung an Italien wandten. Im deutschen Landesteil hatte jedoch das Verhalten der irredentistischen Führer sehr verstimmt. Selbst die konservativen Deutschen, die bisher den autonomistischen Wünschen, die bereits begonnen wurden zu artikulieren, nicht ganz abgeneigt waren, sie änderten auch ihre Haltung. Die Verstimmung schlug aber in offenen Unmut um. Als die von Italien bei den Friedensverhandlungen erzwungene Amnestie der geflüchteten Irredentisten bekannt wurde, die auch bald zurückkamen, um den Revolutionskrieg fortzusetzen. Das Programm von Mazzini vom 25. August 1866, in dem die Forderung nach Welschtirol ein zentrales Anliegen war, dann noch ein Übriges, um die Deutschen gegen das Trentino einzunehmen. Angesichts der Stimmung im Lande war es nicht zu verwundern, dass die deutschen Tiroler im Landtag, während in Bassano und Verona Ausschüsse zur Revolutionierung Welschtirols gebildet wurden, den neuerlichen Antrag der Interventionisten im Landtag auf Gewährung eines eigenen Landtags für Südtirol ablehnten. Die konservative Mehrheit war nur für eine politische Behörde zweiter Instanz und für wirtschaftliche Zugeständnisse zu haben. Ihr Antrag kam aber durch die Abstinenz der Liberalen zu Fall. Unter dem Eindruck der 1867 notwendigen Wahlen, die nur Irredentisten auf den Schild trugen, mag es überraschen, dass die deutsche Majorität sich 1868 doch bereit fand, die bereits 1864 beschlossene Errichtung einer Statthaltereiabteilung zu realisieren, um, wie es im Gesetzestext heißt, ich zitiere, die Berechtigten und mit der Kraft, Einheit und Ehre des Landes und der Monarchie vereinbarlichen Wünsche des treuen Welschtiroler Volkes zu befriedigen. Zitat Ende. Die Statthaltereiabteilung, oder wie sie nach ihrem Vorstand auch genannt wurde, der Hofrat in Trient, war der Statthalterei unterstellt und hatte daher nicht die Kompetenzen, um als nationale Institution im italienischen Sinne gelten zu können. Sie stellte aber bis zu der Aufhebung durch den autonomiefeindlichen Statthalter Graf Merve im Jahre 1896 ein positiv wirkendes Bindeglied zwischen den Zentralbehörden in Innsbruck und der Trientiner Bevölkerung dar. Die folgenden Jahre sind durch ein gebessertes Verhältnis der beiden Nationen gekennzeichnet, was offenbar nicht zuletzt durch die Statthaltereiabteilung bewirkt wurde. Das 1868 beschlossene Bezirksvertretungsgesetz kam den Italienern ebenfalls entgegen, da es für das Trentino einen einheitlichen Sprengel vorsah. Leider wurde es niemals durchgeführt und somit meines Erachtens eine echte Chance, zumindest zur relativen Beruhigung des Landes ungenutzt gelassen. Neben der relativ entgegenkommenden Haltung der Deutschen waren es vor allem ideologische Einflüsse, die ein Näherrücken der beiden Tiroler Volksgruppen in dieser Zeit bewirkten. Die konservativen Italiener, die den überwiegenden Teil der Gesamtbevölkerung den ländlichen Raum beherrschten, wurden angesichts der laizistischen Bewegung in Italien und der Annexion des Kirchenstaates abgestoßen und suchten aus ideologischen Gründen Rückhalt bei den deutschen Konservativen, den sie auch für den innenpolitischen Kampf in der Schul- und Religionsfrage brauchten, obwohl in diesem mehr die Deutschen als die Italiener führten. Auf diesen angedeuteten Faktoren, aber auch auf einer beginnenden Enttäuschung über die Abstinenzpolitik basierte die relativ stark zunehmende Teilnahme der Trientiner am Land. 1871 war schließlich die Hälfte der Abgeordneten aus dem Süden anwesend. Es musste aber festgehalten werden, dass die konservativen Italiener wohl eine Interessensgemeinschaft mit den Deutschen eingingen und dies auch so sahen. Bezüglich der geforderten Autonomie waren sie aber mit den liberalen Italienern solidarisch, wenn sie auch dieses Ziel nicht so spektakulär verfolgten. Nicht zuletzt fiel auch der Umstand ins Gewicht, dass sie mit der Einführung der direkten Reichsratswahlen im Jahr 1873 der Autonomiekampf vorübergehend auf die Wiener politische Ebene verschoben. Ohne die Abstinenz im Landtag brechen zu müssen, konnten die Trentiner und ihre nationalen Zielvorstellungen im Reichsrat verfolgen. Sie beantragten auch sofort einen eigenen Landtag für Welschtirol, was auf hartnäckigen Widerstand von Seiten Innsbrucks und der Regierung stieß. Der italienische Vorstoß bewirkte aber zumindest die Einsetzung eines Ausschusses, dessen Gesetzentwurf 1877 aber Widerstand der Regierung scheiterte, worauf die Trentiner Abgeordneten ihre Mandate niederlegten. Zwei Stellungnahmen von deutscher Seite im Reichsrat von 1874 und 1877 werfen ein bezeichnendes Licht auf die gesamte Problematik der Westtiroler Autonomieforderung. Meines Wissens hat außer Körber um 1900 kein Vorgänger oder Nachfolger vom Minister Dasse so aufrichtig und das wahre Problem der Westtiroler Autonomie so klar ausdrückend Stellung genommen, wie diese im Reichsrat im Oktober 1874, als er die italienischen Forderungen als eine europäische Frage bezeichnete, die man nicht leichten Herzens aufrollen sollte. Man könne angesichts der möglichen Forderungen anderer Nationen nur der Befriedigung der kulturellen und ökonomischen Wünsche Rechnung tragen. Diese Stellungnahme des Ministers zeigt meines Erachtens den wahren Grund an, an dem die Autonomieforderungen der Italiener ein halbes Jahrhundert lang scheiterten. Andererseits zeigt die Stellungnahme des Tiroler konservativen Abgeordneten Graf zum Antrag des Ausschusses von 1877 auf Erweiterung der Kompetenzen der Statthaltereiabteilung und der Teilung des Landesausschusses für Westtirol die Indolenz gewisser politischer Kreise des deutschen Tirol. Graf erklärte, ich zitiere, in Tirol existiert eine nationale Frage wie in anderen Ländern überhaupt. Wenn auch der nationale Kampf in Tirol niemals die Virulenz anderer Gebiete erreichte, so erscheint es doch vermessen, dieses Problem einfach zu negieren. Da die Abstinenzpolitik im Landtag keinen Erfolg zeitigte und aber andererseits zu ungünstigen wirtschaftlichen Konsequenzen führte, obwohl die Deutschen sich redlich bemühten, das Trentino nicht zu verkürzen, traten die Trentiner 1875 vollzählig in den Landtag ein. '89 ergab sich an der politischen Szene des Tiroler Landtages auch in Bezug auf die nationale Frage eine vollkommene Umschichtung. Nicht zuletzt die neue außenpolitische Lage bewirkte der Abschluss des Dreibundes, dass die Italiener vollzählig im Landtag erschienen, da ihnen immer klarer wurde, dass es nur eine administrative Lösung des Problems geben könnte. Sie bildeten zwischen 1885 und 1891 einen gemeinsamen Club über die ideologischen Grenzen hinweg und machten eine einheitliche Nationalpolitik. Der nationale Block der Italiener war so geschlossen, dass die deutschen Liberalen, die die Italiener gerne als Mitkämpfer für die freiheitliche, antiklerikale und zentralistische Staatsauffassung sowie für eine positive emotionelle Einstellung zum Dreibund sowie den Kampf gegen die Slawen und im internen Bereich für die Schulfrage gewinnen wollten, am Ende des Jahrzehnts ihre ablehnende Haltung vorübergehend vollkommen revidieren mussten. Dies ergab eine vollständige Umstellung der politischen Verhältnisse, von der ich schon gesprochen habe, die die Italiener ermutigte, 1889 nach langer Zeit wieder ihre Maximalforderung, einen eigenen Landtag zu stellen. Die Konservativen lehnten ab, die Schützenhilfe der Liberalen, die schon bei den Wahlen im Großgrundbesitz einen Kompromiss mit den Italienern zur gegenseitigen Sicherung der Mandate geschlossen hatten, ermöglichte die Zuweisung an einen Ausschuss. Die schließliche Ablehnung durch die Regierung brachte die Italiener in die schwierige Position, da sie sich für die Abstinenzpolitik festgelegt hatten, jetzt 10 Jahre nicht mehr im Landtag erscheinen zu können. Dies hatte für Westtirol bedeutende wirtschaftliche Nachteile, obwohl die deutsche Bevölkerung, obwohl der deutsche Landtag sich sehr bemühte, die Italiener des Trentino wirtschaftlich nicht zu verkürzen, war es aber doch eine starke Beeinträchtigung des Westtiroler Landesteils. Mehrfache Bemühungen deutscher Politiker, so vor allem des späteren Landeshauptmanns und Abgeordneten Katrains und Grabmeiers in den Jahren 1894 und 1895, das Eis zu brechen, schlugen fehl, weil die Trentiner Gefangene ihrer eigenen Politik waren, seitdem sie den Wiedereintritt in den Landtag von der Gewährung der Autonomie abhängig gemacht hatten. Angesichts der ablehnenden Haltung der Staatsspitze, der Kaiser zeigte sich 1893 und 1894 rundweg ablehnend, war auch kaum ein Nachgeben der Deutschen zu erwarten, der überhaupt möglich. Katrin und Grabmeier ließen sich aber nicht davon entmutigen und verhandelten trotzdem weiter, obwohl die Regierung 1897 aus militärischen und gesamtstaatlichen Gründen nochmals ablehnte. Viel schadete den ehrlichen Bemühungen dieser deutschen Politiker, die anti-autonomistische Politik des Statthalters Werden. Das Resultat war eine entsetzliche Teilnahmslosigkeit des Trentino am politischen Geschehen. Äußeres Zeichen dieser inneren Haltung war die Beteiligung von nur 20% der Wahlberechtigten zu den Reichstagswahlen von 1896. Die schließliche Einsicht in die Nutzlosigkeit der Abstinenzpolitik und die positiven Kontakte mit Katrin, aber auch das sich abzeichnende Bestreben der Regierung, das Problem in Angriff zu nehmen, Badeni wurde von sich aus 1897 initiativ, wenn auch das von den Italienern vorgelegte Projekt, das sich kaum von dem von 1891 unterschied, ablehnen musste, führte schließlich zu den entscheidenden Verhandlungen im Jahre 1899 in Trient, die er ohne Mandat seiner Partei oder der Regierung führte. Die immer stärker werdende Annäherung zwischen den deutschen und italienischen Politikern in Tirol wurde im Jahre 1900 durch den berühmten Brief Körbers an den Chef des Club Italiano Malfatti, in dem er wegen der Gefährdung der Tiroler Landeseinheit und gesamtstaatlicher Interessen ablehnte, mit einem Schlag zunichte gemacht. Körber erkannte, dass die Westtiroler Autonomie letztlich auf eine Umorganisierung der gesamten Monarchie hinauslaufen würde. Grabmeier und Katrin erkannten aber gerade den Wert einer solchen Umstrukturierung zur Lösung des Nationalitätenproblems, wobei bei Katrin noch der Gedanke einer stärkeren Bindung der konservativen Italiener, besonders der Rochisten, an Tirol durch die Gewährung der Autonomie dazu kam, da der Weg zu den kaisertreuen Italienern auch nur mehr über die Autonomie ging. Das Gewicht dieser beiden Abgeordneten der deutsch-tirolischen politischen Szene brachte den Landtag trotz massiver Widerstände des konservativen, aber auch des fortschrittlichen Adels, der hohen Geistlichkeit, deutsch-nationaler Kreise des Bürgertums sowie der Regierung dazu, einen Autonomieausschuss einzusetzen. Der Grundgedanke des Entwurfs unter Badeni, die Landesvertretung und Landesverwaltung in eine deutsche oder eine italienische Abteilung zu zerlegen, wurde beibehalten. Die Aussicht auf Erfolg war aber sehr gering, weil das Autonomieprojekt von 1900 und 1901 das Werk nur einzelner bedeutender Männer war, denen ein starker Ring von Gegnern aus allen politischen Lagern, ausgenommen die damals in Tirol noch unbedeutenden Sozialdemokraten, entgegenstand. Da das Projekt weder bei der Krone noch bei der Regierung einen entsprechenden Rückhalt fand, war es wohl zum Scheitern verurteilt. Zeigte aber, dass es in Deutsch-Tirol doch bedeutende Männer gab, die sich für eine nationale Versöhnung einsetzten. Aber auch die Haltung der Autonomiegegner in Deutsch-Tirol war differenzierter, als er das eben Gesagte erscheinen lassen hat. Der Kern der absolut Ablehnung war relativ klein. Der Kreis derjenigen, die nicht grundsätzlich abgeneigt, aber nur unter starken Kautelen bereit waren, die wiederum die Italiener ablehnten, groß. Bereits das Städteprogramm der Deutschnationalen vom April 1899, aber auch das gesamtösterreichische Pfingstprogramm der Linken hatten den harten Kern der deutschen Forderungen aufgezeigt. Die politische Angliederung der deutschen Grenzgemeinden, die bisher zu italienischsprachigen Bezirken gehört haben, hatten sowie das latinische Fass an die deutschen Bezirke Bozen und Meran sowie keine Neugründungen von italienischen Schulen im Gebiet nördlich von Salon, sowie die Erbauung der Fleimstalbahn von Neumarkt aus. Das Pfingstprogramm fügte zu diesen Forderungen noch Bestimmungen über die deutsche Amtssprache bis Salon und die wirtschaftliche Sicherstellung Deutsch-Tirols, dass keinen finanziellen Schaden durch die autonome Organisation des Trentino erleiden sollte. Italiener waren aber nicht bereit, irgendwelche Bedingungen für ihre Autonomie zu akzeptieren. Sie sahen die Gewährung eines autonomen Status als ihr historisches und den modernen Nationalgrundsätzen entsprechendes Recht an. Übersahen dabei aber vollends, dass weder der Hinweis auf das geistliche Fürstentum genügte, um einen historischen Anspruch abzuleiten, noch das Nationalprinzip, das zu dieser Zeit noch keinerlei Eingang in die europäischen Staatsgrundgesetze gefunden hatte, ein taugliches Mittel war. Nur ein gegenseitiges Entgegenkommen konnte zu einer Lösung führen. Die Trientiner standen aber zu sehr auf dem Standpunkt des Tutto Oriente, vielleicht auch deshalb, weil die nationalistischen Kreise des Trentino die Autonomie als primo passo für die endgültige Loslösung von Österreich-Ungarn sahen. Zwei Faktoren waren es, die das Projekt von 1901, das knapp vor seiner Verwirklichung zu sein schien, zum Scheitern brachte. Die nicht unbegründete Angst hoher Kreise wie des Thronfolgers Erzherzog Ferdinand und des Statthalters Merwe vor einem eventuellen primo passo, da weder staatspolitisch noch militärisch zu vertreten war, und die kategorische Ablehnung der eben geschilderten Vorbedingungen durch die Italiener, welche damit den harten Gegnern unter den Deutschen echte Argumente lieferten, sodass die Konservativen unter dem Gesichtspunkt der bedrohten Landeseinheit und die Deutschnationalen wegen der Gefahr des Verlustes eines alten völkischen Bollwerkes der Nation in Bewegung gesetzt werden konnten. Der von Grabmaier neuerlich initiierte Anlauf des Jahres 1902, die Regierung hatte inzwischen Statthalter Mehrheit, weil er ihre wahren Beweggründe zu wenig verschleierte durch den italienerfreundlichen Baron Schwarzenhaus ist, fand doch schlechtere Voraussetzungen vor, wie der von 1901. Einerseits waren inzwischen die altliberalen Abgeordneten der Städte durch Deutschnationale ersetzt worden. Die Stellung Grabmaiers war geschwächt. Andererseits war Katrin in seiner eigenen Partei wegen der Autonomiefrage in eine isolierte Stellung geraten. Es wurde im Landtag wohl ein Ausschuss eingesetzt, der aber durch die Maxime des Städteprogramms gebunden war. Die Beratungen blieben hauptsächlich deshalb stecken, weil die Trientiner die Zuweisung von Wasser an den deutschen Landesteil nicht zugeben wollten, also zu keinerlei Vorleistung bereit waren. Damit hatten sie sich endgültig um die Autonomie gebracht, was die deutschen Parteien sicherlich nicht ungern sahen. Die letzte Chance für eine nationale Befriedung Tirols war damit verloren gegangen. Der in den Jahren zuvor stark zurückgegangene Irredentismus nahm wieder zu und kulminierte bald in dem vom nationalen Standpunkt vollkommen irrealen Ansprüchen von Ptolemäi auf das deutsche Südtirol. Die Schließung der italienischen Rechtsfakultät im Jahre 1904 und der erneut einsetzende Kampf um die deutschen Schulen in Westtirol machte die Aussöhnung immer unwahrscheinlicher. Die Deutschen, die bisher mehr als beati possidentes defensiv wirkten, wurden nun national aggressiver und schufen sich 1905 im Tiroler Volksbund, eine Kampforganisation, die unterstützt von allen Parteien unter den Sozialdemokraten die Erhaltung der Landeseinheit und den Schutz der deutschen Sprachinsel in Trentino als ihr oberstes Ziel ansah. Ab diesem Zeitpunkt die Stagnation in den nationalen Bemühungen der Westtiroler festzustellen. Im Landtag von 1908 wurde nochmals in prinzipieller Art und Weise die Forderung nach der Autonomie erhoben. Im Übrigen scheint man aber auf italienischer Seite zur Ansicht gekommen zu sein, dass das Problem doch nur durch eine gesamtösterreichische Umstrukturierung oder eine Verlagerung der gesamtösterreichischen Machtveränderungen gelöst werden könnte. Aufgrund dieser Überlegungen arbeiteten die Italiener an der Tiroler Politik unmittelbar vor dem Weltkrieg konstruktiv mit und erreichten durch eine geschickte Realpolitik gewaltige wirtschaftliche Vorteile. Nur kurz vor Ausbruch des Krieges 1914 stellte der Abgeordnete des Partito Popolare, Don Gentili, nochmals die Forderung nach der administrativen Autonomie, die aber die Führer der deutschen Landtagspartei mit der Begründung der, ich zitiere, Unteilbarkeit und Untrennbarkeit des Landes Tirols vom Tisch fegte. Der Weltkrieg bestärkte natürlich die Deutschtiroler in ihrer Auffassung, keine Schrittbreit Bodens einer Westtiroler Selbstverwaltung zu überlassen. Ja, das Pendel schlug jetzt ganz auf die andere Seite aus. Gewisse Kreise in Innsbruck, so vor allem der Abgeordnete Michael Mayer, spätere Bundeskanzler und Archivdirektor in Innsbruck, trugen sich mit dem Gedanken, auch nach einem Sieg über Italien das Trentino seiner demokratischen Rechte für verlustig zu erklären und es weiterhin einige Zeit zumindest vom Militär verwalten zu lassen, das einer relativen Pangermanisierung, besonders im Umfeld der Sprachinseln, Vorschub leisten sollte. Diese Gedanken Michael Mayers, die in einer bisher unbekannten Denkschrift, die sich bei uns im Archiv befindet, im Jahre 1917 niederlegte, fanden weitgehend Unterstützung bei den bürgerlichen Parteien, müssen aber unter dem Aspekt der grenzenlosen Enttäuschung über das italienische Verhalten beim Kriegsausbruch 1915 gesehen werden. Und es erscheint sehr zweifelhaft, ob das Programm nach einem Sieg Österreich-Ungarns tatsächlich von den kompetenten Faktoren auch durchgeführt worden wäre. Eines ist aber sicher: Eine Sonderstellung des Gebiets wurde nun vollends abgelehnt. Dies drückte die Tagung des Tiroler Volksbundes, der wohl kein offizielles politisches Organ war, aber doch von allen deutschen Parteien, ausgenommen die den Sozialdemokraten getragen wurde, im Mai 1918 unmissverständlich. Erst unter dem Eindruck des bevorstehenden Zusammenbruches wurde auf dem Volkstag von Brixen bekanntlich am 13. Oktober 1918 für das italienische ebenso wie für das deutsche und latinische Siedlungsgebiet Tirols die Selbstbestimmung gefordert, um die auch wenige Wochen später mit dem berühmten Memorandum an Präsident Wilson gewonnen wurde. Mit der Abtretung des deutschen Südtirols bis zum Brenner ging der Autonomiekampf unter umgekehrten Vorzeichen weiter. Stand einer Loslösung unter Österreich-Ungarn vor allem das systemimmanente gesamtösterreichische Nationalitätenproblem entgegen, so war Italien als zentralistischer Nationalstaat erst recht lange Zeit nicht in der Lage, für eine autonome Lösung Verständnis aufzubringen. herzlich für Ihre so interessanten und inhaltsreichen Ausführungen, Herr Corsini uns geboten hat. Und beide Referate haben also erfüllt, was auf dem Programm steht: Il Trentino nel Nesso Provinciale Tirolese 1815 fino al 1918. Adesso prego il collega Ara, che è stato così gentile, fare un riassunto della relazione di Dr. Schober e dopo un piccolo intervallo entriamo nella discussione. Dunque, la relazione Schober è iniziata con l'avvertenza che il suo intento è quello di studiare soprattutto gli aspetti politico-nazionali della questione dell'autonomia, in questo modo diversificandosi così dalla relazione Corsini e trattare un tema diverso e trattare lo stesso tema in una prospettiva diversa. La coscienza nazionale nasce nel Trentino, anzi poi Schober ci ha detto come il termine Trentino nasca anche relativamente tardi. Questa coscienza nazionale nasce piuttosto tardi, senza che con questo non ci siano già nel corso del Settecento alcuni sintomi di scontento per quella che è la posizione della parte italiana nella provincia tirolese. Ha sottolineato soprattutto un aspetto che è stato già sottolineato dalla relazione Corsini, su cui Schober tornerà dopo, per i primi decenni dell'Ottocento: la, per così dire, storica sottorappresentazione, cioè una rappresentazione assolutamente non adeguata rispetto al numero della popolazione, sia nel Landtag così come nella Giunta. E questa sottorappresentazione non è tanto dovuta però ad un nazionalismo tedesco, la coscienza nazionale in Tirolo non esiste ancora nell'altra parte, ma quando non esiste ancora neppure nell'altra parte, ma piuttosto a delle ragioni di carattere tradizionale, al conservatorismo che domina nei ceti dirigenti tirolesi, e l'esempio è dato dal fatto che lo stesso avviene anche per qualche territorio tedesco inserito successivamente nel Nesso tirolese. È stato fatto l'esempio di Kufstein e di altre città tirolesi. E un altro aspetto abbastanza importante è la forte influenza che nel corso del Settecento nella dieta hanno le città del Sud Tirolo tedesco, in modo particolare Bolzano e Merano, che difendono e rappresentano loro interessi determinati che non sempre coincidono con quello del Nord Tirolo. Tutto questo è una conferma di un quadro che, se analizzato in una prospettiva nazionale di oggi, sarebbe se non falsato. Nel 1790 incominciano, nel corso dell'agitazione per le elezioni per la dieta, anche ad affacciarsi alcuni temi nazionali. Nel corso della dieta le rivendicazioni italiane saranno però soprattutto quelle di una rappresentazione più adeguata. E quindi nel complesso, anche dopo questo Landtag aperto del 1790, si vede come temi nazionali emergono, ma sempre abbastanza limitatamente, che non si possa parlare completamente di una differenziazione sensibile, sentita tra italiani e tedeschi nel Tirolo alla fine del Settecento, è confermato anche dal fatto che, come Schober ha ricordato, Tartarotti, parlando di scrittori tirolesi, non distingue tra scrittori italiani e scrittori tedeschi. C'è comunque a cavallo tra i due secoli un movimento nazionale che non ha però assolutamente scopi politici precisi, al di là di quello che abbiamo già ricordato. E questo movimento nazionale incomincia però ad avere un suo terreno favorevole dovuto alla diffusione delle idee illuministiche, al rifiuto di concessioni sul problema della rappresentanza italiana da parte dei tedeschi e anche naturalmente alle influenze della rivoluzione francese. All'inizio del secolo XIX ci sono dei primi segni di tendenze separatiste nel Trentino. Nel 1803 la città di Trento si rivolge all'imperatore Franz chiedendo un governo autonomo e un tribunale di seconda istanza a Trento. L'istanza viene però, la richiesta viene però rigettata da parte dell'imperatore. In questa fase la sottorappresentazione dei trentini continua ad essere il tema fondamentale dello scontento trentino. Nel 1810 c'è l'annessione al Regno Napoleonico d'Italia, che ha una importanza notevole per gli sviluppi successivi del separatismo ed anche del nazionalismo trentino. È proprio anche in questo periodo che nasce, o che perlomeno trova un suo uso politico nazionale, il termine trentino. Il regime napoleonico non è ben visto dalla parte più larga della popolazione, con gli abbastanza consueti motivi di scontento per il regime napoleonico, le tasse, il servizio militare. Schober ha ricordato anche il rilevante numero di morti trentini, di caduti trentini nelle ultime campagne. E invece il regime napoleonico è ben visto nei ceti che gli sono naturalmente più legati, quelli della intelligenza e la burocrazia. Il periodo rimane però appunto importante per l'irredentismo, però per la storia futura dell'irredentismo, per questa coscienza che si diffonde negli strati più alti della popolazione, mentre i contadini rimangono assenti dal regime, sono nella maggioranza, conservatori e cattolici, sono la maggioranza della popolazione trentina. E una prova che in fondo la maggioranza della popolazione trentina aveva guardato con molto scetticismo al nuovo regime, data dal fatto che la politica austriaca dopo il 1815 in Trentino, ci ha detto Schober, è una politica relativamente mite. Dal punto di vista amministrativo, nel 1816 c'è la nuova Costituzione provinciale, di cui ha già parlato il professor Corsini, che assorbe nel suo provinciale i principati vescovili. Il Trentino rimane in tutta questa fase abbastanza tranquillo. Rimane sempre questo tema della insufficiente, inadeguata rappresentanza politica del Trentino, e nel 1827 e nel 1845 ci sono due rifiuti da parte dell'autorità di adeguare la rappresentanza trentina, di renderla più consistente. Schober ha poi analizzato gli anni della restaurazione, lo spirito pubblico, anche il problema delle istituzioni politiche, ha parlato di una recrudescenza di motivi nazionalisti dopo la, per il termine un po' improprio, insomma, di una maggiore penetrazione di idee italiane dopo la rivoluzione del 1830, ha parlato dell'influenza che hanno avuto per la formazione di una coscienza nazionale le università di Padova e di Pavia, gli studenti trentini che hanno studiato in queste due università e che hanno poi rappresentato la classe dirigente italiana del paese. E d'altra parte però ha ricordato come molti motivi di scontento che esistono in questo periodo sono comuni sia agli italiani che ai tedeschi, la lotta anche da parte di comuni tedeschi per i vecchi diritti, nel nome di Tirolo, Stende e così via, cioè lo scontento contro il neoassolutismo non è assolutamente limitato alla parte italiana della popolazione, ma è presente anche nella popolazione tedesca. D'altra parte si è visto come anche nelle valutazioni da parte dell'autorità della consistenza di un movimento nazionale italiano ci siano delle posizioni anche un po' contrastanti, contraddittorie. In certi momenti c'è una sottovalutazione di quello che è lo stato dello scontento italiano. Avvicinandosi al 48, si chiama già Statthalter? Sì, Statthalter. Brandi, Landesgouverneur. Brandi cerca anche, sia pure un po' tardivamente, di attuare alcune misure che potrebbero portare ad una riduzione dello scontento italiano. La rivoluzione del 1848 si vede come dopo il 1848 la classe politica trentina si muova su due linee. Da una parte c'è chi chiede l'annessione al Lombardo-Veneto, dall'altra parte, nel corso del, dall'altra parte c'è anche chi invece vuole un proprio Crollan, chi vuole un proprio Lantar. E sarà questo poi il tema che la richiesta della classe dirigente trentina dopo il 1866, soprattutto dopo la Triplice Alleanza, quando cioè si è visto che qualsiasi forma di distacco territoriale proprio del Trentino dall'Austria, finché dura una determinata costellazione internazionale, è impossibile. Quindi questo tema 48esco è un tema che viene poi ripreso successivamente. Un altro aspetto di notevolissima importanza per la questione trentina, determinato dagli avvenimenti 48eschi, è il fatto che l'andata dei rappresentanti di Trento a Francoforte, dove chiedono l'uscita delle città dei territori che rappresentano dall'Unione Doganale, significa che il problema esce ormai da un livello tirolese ed assume una dimensione più vasta. Schober ha messo in rilievo come in questa fase c'è una frattura completa tra i rappresentanti e la popolazione, che non vuole assolutamente parlare di un'uscita dalla legge doganale. Addirittura Rovereto confessa in una certa maniera il proprio rappresentante. Là dove c'è forse la valutazione da parte austriaca più positiva, vista naturalmente la parte italiana del problema trentino, è naturalmente nella costituente di Trentir, dove in pratica si accetta la richiesta italiana di una separazione della parte italiana del paese e la costituzione quindi di una unità politico-amministrativa autonoma. E poi è già stato visto, non si è parlato proprio nella relazione Mazzol, questa fase costituzionale finisce, tornano le tendenze assolutistiche, non si fa nessun passo in avanti sulla questione trentina, che era stata così, chiamiamola correttamente, impostata a Trentina, perché c'è un rifiuto da parte dell'imperatore del governo di prendere in considerazione in modo positivo il problema, perché c'è una notevole opposizione da parte di tutto l'ambiente tirolese tedesco. D'altra parte bisogna dire che il neoassolutismo ha un aspetto positivo sotto il profilo nazionale amministrativo per il Trentino, cioè la riunione dei due circoli di Trento e di Rovereto, e quindi per la prima volta, sia pure naturalmente sotto un funzionario tedesco, le due zone italiane sono amministrate insieme come un tutto, in un certo senso, quasi ufficiosamente riconosciute come parte italiana. Schober ci ha parlato poi di alcuni dei governatori del Tirolo, in modo particolare il periodo forse più importante, più suggestivo, gli anni dal 55 al 61, in cui l'arciduca Karl Ludwig è il governatore del Tirolo. C'è in questo periodo una politica di una certa, non so come dire, asprezza, durezza per quanto riguarda le questioni nazionali, sia sotto l'aspetto della lingua nell'amministrazione, sia sotto l'aspetto della lingua nell'insegnamento. Viene introdotto nelle scuole elementari trentine un sistema basato sull'insegnamento delle due lingue, anche il tedesco. All'università di Innsbruck non viene consentito di sostenere gli esami in tedesco. D'altra parte, Schober ha sottolineato come egli non ritenga di poter considerare questa politica come una politica pangermanizzatrice, una politica aggressiva, ma che essa debba essere piuttosto considerata come una politica difensiva delle isole linguistiche tedesche e in genere, potremmo dire, dello stato di possesso tedesco nel Tirolo meridionale, nel Tirolo italiano. Un certo cambiamento di politica si avrà poi soprattutto un allontanamento più marcato da questa linea, si avrà nel periodo costituzionale, quando i tedesco-liberali al Parlamento avranno bisogno del voto, del sostegno dei deputati italiani. Con il 1861 entriamo nell'era costituzionale, le elezioni del 1861 vengono boicottate dalla popolazione trentina, tranne nelle zone più leali, mi pare Primiero e Fassa, sono state ricordate. gli ambienti redentisti chiedono in questa fase l'annessione a quanto è rimasto del Lombardo-Veneto a Venezia. E naturalmente poi, ricordate, questo è vero per tutti i paesi dell'impero, come il diritto di voto sia un diritto di voto estremamente limitato e come anche la partecipazione in genere in questi anni, in questi decenni si mantenga una partecipazione alle urne anche degli aventi diritto molto limitati. Con il 1866 molti irredentisti hanno lasciato il paese e quindi non ci sono all'inizio, subito dopo il 66, dei sintomi di particolare scontento, di particolare gravità nel paese. L'aspetto sotto il profilo amministrativo più importante di questo periodo è la creazione di una sezione di luogotenenza a Trento, che viene la cui funzione, la cui opera viene valutata nel complesso positivamente da Schober, che pensa anche che abbia contribuito ad una notevole distensione degli animi all'interno della popolazione trentina. E questa sezione di luogotenenza verrà poi più tardi abolita da un altro luogotenente, il conte Merkel, di cui si parlerà, di cui Schober ha parlato in seguito, la cui linea politico-amministrativa può essere caratterizzata non certo in senso anti-italiano, ma senz'altro in senso fortemente contrario alle rivendicazioni autonomistiche. La certa distensione che si determina tra i due gruppi etnici all'interno della provincia tirolese in questo periodo è dovuta anche da un avvicinamento ideologico che si determina tra i due gruppi etnici su una base conservatrice. Schober ha messo in rilievo l'importanza dell'anno 1870 e quindi l'avvicinamento di clericali conservatori trentini ai loro omologhi austriaci. Altro anno importante è il 1873, con la riforma elettorale che introduce il suffragio diretto per il Parlamento di Vienna. Se posso fare una piccolissima parentesi, no? Prima erano le diete che eleggevano i loro rappresentanti, l'introduzione del suffragio diretto fa sì che le popolazioni, indipendentemente dalla presenza o meno in dieta dei loro rappresentanti, mandino direttamente a Vienna i loro deputati e quindi questo significa anche un allargamento, un'estensione della questione trentina che viene, può essere discussa adesso anche a livello parlamentare. Ci sono due documenti, due posizioni tedesche del 1874 e del 1877, soprattutto il primo del 74, di particolare importanza sulla questione dell'autonomia italiana. Anzi, Schober ha detto che il documento del 74, insieme ad una lettera di Körber a Malfatti del 1900, di cui si parlerà fra un attimo, è il documento più incisivo e potremmo dire anche in un certo senso più sincero di quella che è stata la posizione austriaca nei confronti dell'autonomia. Il problema dell'autonomia trentina non può fare rilevanti progressi perché esso non è una questione locale, ma è, come viene detto esplicitamente, una questione europea. Cioè investe tutto un insieme di equilibri, di rapporti politico-militari anche interni austriaci. Per quanto riguarda i trentini si possono soddisfare solo i loro bisogni culturali ed economici, e quindi è implicito poco quelli politico-nazionali. Nel 1875, a termine la stensione trentina in dieta, che si era però venuta attenuando negli anni dal 1861 in avanti, i deputati trentini partecipano tutti ai lavori dietali, soprattutto per evitare riflessi negativi sull'economia del paese, cioè la dieta andava avanti a provvedere senza la presenza, la voce dei deputati trentini. Nel 1891 si assiste, al di sopra delle divisioni interne, alla formazione di un blocco nazionale italiano a livello dietale, quindi il segno che il momento nazionale ricominciava a prevalere rispetto al momento ideologico. Si ritorna in questo periodo alla richiesta massimalista italiana di un lancio di una dieta autonoma e quindi la conseguenza è la ripresa della stensione dietale italiana con riflessi negativi sull'economia del Trentino, nonostante questo è stato messo in rilievo da Schober, che la parte tedesca, anche per l'influsso proprio degli organi statali della luogotenenza, cercasse di provvedere nel migliore dei modi anche agli interessi italiani. L'aspetto più importante degli ultimi anni sono i tentativi di mediazione di alcuni uomini politici austro-tedeschi, di Kathrein e Grabmaier, in modo particolare di Kathrein, per giungere ad un compromesso tra le due parti alla fine della stensione. E, d'altra parte, in questo periodo si è caratterizzato, per così dire, positivamente da questa apertura da parte di alcuni uomini politici tedeschi, è caratterizzato invece negativamente dalla politica anti-autonomistica del Statthalter Conte Merkel, di cui si è parlato prima. Il tentativo di mediazione di Kathrein si sviluppa anche a Trento nel 1898. Kathrein pensa anche, come passo verso questo accordo, ad un'unione di conservatori italiani e tedeschi, alla formazione cioè di nuovo di un blocco ideologico binazionale. E in questo periodo c'è anche un tentativo da parte del governo, un progetto del governo Badeni del 1897, che mirava ad una suddivisione in due parti della amministrazione del paese e anche della dieta. E tutti questi progetti non riescono però ad arrivare ad un risultato positivo. In un certo senso la posizione governativa che poi prevale è appunto riassunta in quella lettera di Körber a Malfatti del 1900, di cui si è detto prima, che nega la possibilità, per ragioni generali di fondo, di arrivare ad un'autentica autonomia trentina. D'altra parte Schober ha detto come ci si trova di fronte ormai ad una radicalizzazione, cioè le posizioni di Kathrein, di Grabmaier sono abbastanza isolate, ci si trova di fronte ad una radicalizzazione dell'opinione pubblica, delle forze politiche tedesche. Il programma di Pentecoste del 1899 pone delle forze nazionali tedesche, pone delle condizioni rigide e inaccettabili per gli italiani, che riguardano la posizione di Fassa, che riguardano la ferrovia di Fiemme e così via, come controcondizioni perché essi siano disposti ad accettare l'autonomia. Solo un reciproco incontro, delle reciproche concessioni potevano portare all'accordo, che praticamente finisce nel 1901, fallisce per questo mancato incontro locale e fallisce soprattutto perché il governo teme che l'autonomia fosse il primo passo perché gli italiani si distaccassero dal governo e perché gli italiani si distaccassero addirittura, cioè che l'autonomia fosse concepita come il primo passo verso il distacco territoriale, e fallisce anche perché gli italiani non danno nessuna controconcessione. Nel 1902 c'è un altro tentativo Grabmaier senza nessun risultato positivo, e nel frattempo i tedesco nazionali in dieta, e quindi le forze nazionaliste tedesche in dieta, crescono molto di più, rimangono, e praticamente il 1901 è considerata da Schober come la fine delle possibilità di un accordo. I tedeschi, da beati possidentes quali erano prima, cioè da nazionalità che cercava semplicemente di difendere la propria posizione, diventano invece anche aggressivi, praticano, cioè, una politica nazionale aggressiva. Il 1904 è stato ricordato, è l'anno della distruzione della facoltà italiana di Wittenberg. E a questo punto, in un certo senso, gli italiani sono anch'essi ormai rassegnati, tentano una realpolitik che mira più che altro a soddisfare i loro bisogni e le loro necessità economiche. Capiscono essi stessi che un cambiamento della loro posizione all'interno della monarchia, perché la creazione del Trentino in un land autonomo si poteva avere solo con una totale ristrutturazione della monarchia. Dopo il 1910, però, per esempio, Don Guido Gentili, deputato di Trento, tornerà ancora a sollevare il problema, ma senza suscitare particolari echi. Nel corso della guerra, naturalmente, le posizioni si radicalizzano, e Schober ha ricordato una posizione di Michael Mayer, che in pratica chiede una germanizzazione, una specie di amministrazione militare nel Trentino, anche a guerra finita e a guerra vinta. C'è comunque da parte delle tutte le forze politiche tedesche il rifiuto di qualsiasi posizione particolare italiana nella provincia. E poi invece nell'ottobre del 1918 ci si avvicina alla fine della guerra e allora i tedeschi chiedono per tedeschi, italiani, ladini l'autodeterminazione. E qui finisce, per così dire, la storia dell'autonomia trentina e Schober, della lotta per la battaglia per l'autonomia trentina, e Schober ha ricordato che dopo il 1918 la battaglia per l'autonomia continua in segno inverso, cioè l'autonomia tedesca all'interno dello Stato centrale. Grazie. Per il suo riassunto così voluminoso e malgrado la pressura del tempo proporrei fare un intervallo di 5 minuti ma non di più nel rispetto ai fumatori. La conferenza di professor Ciavani di ieri e le due conferenze di stamattina. Manca ancora professor Cresini ma arriverà senz'altro e possiamo prima le domande fare alle altre. Chi vuol parlare alla conferenza di professor Cervani? Chi vuol prendere la parola? Posso domandare al professor Cervani minuti che dirà il Presidente di arrivare dal 60 al 18 per il litorale. Ecco, io mi volevo proporre. Ho fermato al 60 ieri. Sì, ma più avanti magari un po', ma non sì, molto avanti. Io stesso mi proponevo, nel prendere la parola stamani. Sempre che il Presidente permetta. No, ma se non io lungo. Non faccio una relazione, ma sì. Dico due parole caratterizzanti, diciamo così. Ieri, avessi avuto più tempo, avrei dato maggiore spazio a quello che era l'aspetto che a me era sembrato di poter evidenziare. Diciamo, se dopo il 1860, io avrò detto, Trieste, nel litorale, si trova ad avere, per effetto sia del diploma di ottobre che della patente di febbraio, che delle leggi del 67, delle leggi confessionali, e anche delle vecchie leggi quadro ancora esistenti, delle leggi bianco, delle leggi in bianco, delle leggi quadro, delle enormi possibilità di azione sul piano amministrativo e anche come dieta. E qui devo fare una precisazione che non avevo fatto in tempo a fare ieri. Quando noi parliamo di amministrazioni comunali in vari land, in vari länder, e quando parliamo di diete nei medesimi, intendiamo sempre due cose profondamente distinte. Cioè, l'amministrazione comunale e c'è la dieta, che non sono la stessa cosa. A Trieste, città immediata la Reichsunmittelbare Stadt del 1850, entrerà in vigore nel 61, ma a Trieste il consiglio comunale coincide con la dieta, cioè si riunisce o come consiglio comunale o presente il commissario imperiale, esso si riunisce come dieta, il che significa una concentrazione di poteri riguardanti tutte le possibilità normative che si hanno come dieta e i medesimi che si possono avere anche come consiglio comunale, che sta a mettere bene in evidenza quello che io dicevo appunto ieri, la possibilità di inceppare la macchina dello Stato che Trieste si è trovata ad avere dopo il 60 e fino al 18, poi non dimentichiamo. E quello che ne dicevo era fuori del cliché per cui si parla di un'origine del redentismo anticipata, e abbiamo visto anche Costini e anche dal professor Schober mettere in risalto come già c'è un fuoruscitismo verso il 66 anche nel Trentino. Io non nego che questo c'è anche nella Venezia Giulia, anzi forse per la Venezia Giulia questo aspetto di una emigrazione, di un fuoruscitismo politico, irredentistico, di un irredentismo anticipato quanto più possibile è stato l'elemento gonfiato ed evidenziato più che veramente più anche che per il Trentino. In effetti la mia tesi è che in sostanza finché una classe liberale che si ha un suo consiglio liberale del 1861, ma che è molto liberale, che è molto moderata, anche nella misura in cui tatticamente cela, diciamo, attraverso le forme del legalitarismo, una sua propensione verso l'Italia, è molto difficile che questa assuma proporzioni clamorose di separatismo. Possono essere episodi isolati, sono facilmente rintracciabili, sono moltiplicabili, ma proprio nella misura in cui sono molti, noi ci troviamo di fronte a libri come quello di Attilio Tamaro, che in quanto scrive una storia di Trieste, secondo volume, non fa che una celebrazione di uomini ai quali devono essere distribuite medaglie, ma non me li qualifica molto per una loro azione politica incisiva o precisa o significante. Per me il punto è che, secondo me, il Concilio di Eta di Trieste, con questi enormi poteri che è riuscito a concentrare, io dico, no, ma sia un po' controcorrente, non si usa dire quello, si usa dire che sono perseguitati, ma invece hanno molto potere, gioca la partita dello Stato da corona in seno all'Austria per parecchio tempo, cioè fino a quando può mantenersi, discorso qua aggiornato con il professor Reiner, può mantenersi una dicotomia in cui l'avversario, ma in un gioco prudente e cauto, è il tedesco. Quel tedesco che magari è avversato come luogotenente e magari come commissario imperiale nella Dieta, in sede, nel Fürstenel, ma che è quello con il quale in genere la classe politica vota, finché vota, perché anche lì c'è una stensione di quasi 20 anni, e torneranno a votare nel 98, quando costituiranno il club italiano, che riunirà Italianità, gli Adriatici e i Trentini. Ma fino a quel momento il gioco degli italiani è essenzialmente il gioco dello Stato da corona. Che tutto questo celi insieme anche o comporti tutta una prospettiva separatistica, io non nego, ma non vorrei dire che è un elemento così assoluto. Perché? Perché precisamente la posizione in cui si mirava di far arrivare a Trieste con dichiarazioni caute ma comunque esplicite era quella di una Trieste con l'Austria e non Trieste nell'Austria. Non capisco francamente che cosa potessero volere di più i triestini antiredentistici nella misura in cui riuscivano a battersi senza che l'Austria poi in fondo si opponesse molto per una situazione del genere. La situazione cambia nel 90, l'hanno detto molti, l'ha detto anche Sestan, fino al 90 non ci sono altri antagonisti. Cioè sì, è cominciata la lotta politica nel senso che dal 66, mi pare di averlo detto ieri ma non ricordo più bene, il processo dell'assimilazione spontanea, facilecca. Avremo tutto un nuovo processo che si inizierà nei momenti difficili, nei momenti duri, dopo il 900, dopo il 902, dopo il 904, dopo gli incidenti di Innsbruck. E allora la politica della scuola, che è sempre stata condotta con notevole intelligenza nell'ambito delle Rahmengesetze, che poi consisteva, ci sono le norme delegate alle diete e alle province per fare le scuole si devono fare perché tutti quanti, secondo i diritti civili sanciti dalla Costituzione del 67, hanno diritti a scuole secondo la loro lingua, senza l'obbligo di imparare la lingua degli altri. Però che cosa si fa? Quando una dieta domina un municipio, un comune, e in nessun posto si verifica, in tutta quanta l'Austria, che una dieta coincida con un consiglio municipale, si cerca di non fare le scuole nell'area che gli interessa. Pisino è un fatto importante. Pisino è un fatto dove italiani e tedeschi si dichiarano in certo modo la guerra, dove fanno un gioco di ripicca. Che cosa è successo? Al di là delle, di quello che è lo svolgimento normale che possiamo intuire da quanto detto ieri, da quanto tutti quanti sappiamo circa lo sviluppo dell'italianità in Austria e lo sviluppo dell'irredentismo, una cosa grave avviene in un certo momento, perché a Pisino, dove c'era il ginnasio tedesco evidentemente, per il quale la dieta istriana si batteva da molti anni per trasformarlo in italiano, questo viene invece, siamo all'epoca tafico, viene istituito come ginnasio croano. Nel momento, si badi bene, in cui il governo deve cercare di risolvere un'altra spinosa questione in provincia di Lubiana, in Carniola, dove è molto giustamente gli sloveni a Ciglie domandano il ginnasio sloveno al posto del ginnasio tedesco e non viene, sì, quasi parallele almeno, e non viene concesso. E si vorrebbero per questo, come è avvenuto già in passato, che gli italiani sostenessero. Gli italiani sostengono i tedeschi liberali, ma in questo momento sono arrabbiati e non lo fanno più. È un atto sintomatico di guerra. È un atto che pone termine anche ad una interessante espressione di compromesso che fra liberali luogotenenza si era verificato a Trieste in età, in epoca di Taffe, quando c'era a regge della luogotenenza e poi luogotenente Teodoro Rinaldini Padovano, ultimo luogotenente di nazionalità italiana poi a Trieste, il quale riesce, cose che combinazioni che avvengono in Istria, combinazioni che avvengono in Trentino, in quei tentativi verso, che finiscono verso il 901, poi a un certo momento, ma di riuscire a concordare in fondo nell'ambito delle curie e dei corpi elettorali, essenzialmente nei corpi elettorali cittadini, un certo numero di eletti governativi e un certo numero di liberali. Fra la dieta del Consiglio Comunale di Trieste e la luogotenenza c'è un momento in cui si va d'accordo. Verrà la quinta curia, saremo al 97, sarà il trionfo e le cose non converranno più neanche all'Austria. Poi c'è tutto un quadro, ma qui ora mi trasformo in uno che fa un momentino una obiezione. Abbiamo dimenticato, forse anche per il Trentino, di mettere in risalto l'importanza nuova che ha. Parlo delle elezioni a suffragio universale che cambiano tutti i giochi, secondo me, in tutte le province italiane sotto l'Austria, e che è il socialismo. Questo è il discorso che in certo modo avrebbe bisogno di uno sviluppo diverso per vedere, oppure il cambiamento dell'Austria in senso veramente federalistico. Ma l'Austria non poteva cambiare in senso veramente federalistico se non nei termini che proponeva l'austromarxismo. Se no non c'è l'arciduca Francesco Ferdinando che ha un suo gioco, ma ha recepito molte di queste istanze che ormai non sono più evitabili. Tante grazie. Un'altra domanda per la relazione di professor Giovanni. Se resta ancora tempo, lei può parlare dopo anche. Sì, di Mario. Allora, solo una domanda che sono, se anche crede anche lei, l'importanza dei decreti di Rumore, questa curiosissima situazione che c'erano nel municipio di Trieste impiegati che erano cittadini del Regno d'Italia, che in fondo era una situazione curiosa, ma però nella situazione del irredentismo poi ha una sua logica. Ha una sua logica che Hohenlohe poi dice non possiamo più avere degli impiegati al comune di Trieste che sono cittadini del regno, che sono regnicoli come voi li chiamate, sì, regnicoli. E li caccia via, il che ha causato naturalmente la rottura definitiva. Sì. Ma rientra in un momento politico in cui Hohenlohe, che poi viene dopo Goes, per esempio, è un uomo molto capace, che poi è l'uomo che sostiene insieme gli slavi e ha capito che è importante appoggiarsi ai socialisti, sta preparando le elezioni col sistema dello scrutinio uninominale e voto universale. E fa due cose, non soltanto questa dell'espulsione dei pubblici uffici dei non austriaci, ma toglie anche al comune i poteri delegati, sono due cose anche veramente collegate, ma che hanno una logica precisa. Io mi domando, anzi, come mai l'Austria abbia aspettato tanto tempo in una Trieste, ma questo è, cioè in un litorale, perché a Trieste e anche a Gorizia, mi pare, e anche a Pola, non so, a Pola non mi ricordo, toglie dopo, due anni dopo, nel 1908, toglie i poteri delegati, che significava in fondo mettere un comune dichiaratamente irredentista allora in quel momento a aver disponibilità di segreti militari, di avere in mano le leve, di avere in mano gli strumenti per la leva militare. In realtà non era neanche un fatto che interessasse granché al comune. Interessa come strumentalizzazione di argomenti che sono l'espulsione di Renicoli, i decreti delegati e l'università. Ma l'università non doveva venire concessa perché saltavano le carte. Va bene, non doveva venire concessa. Grazie. Non so se ho risposto, professore. Grazie a tutti e due. Allora, osservazioni o domande per le relazioni di stamattina, per favore? Venga qui. Oh. e dire anche il nome per la registrazione. Io volevo sottolineare qualche punto di quella che è stata la relazione del professor Corsini, questo quadro ampio, generale, organico. Ecco, mi sembra una cosa importante che emerga da questa relazione. Dunque, il Trentino non ha conosciuto una ristrutturazione dal punto di vista amministrativo nel senso dello Stato moderno, cioè nel Trentino abbiamo avuto la permanenza di strutture amministrative e di strutture politiche di carattere feudale. Cioè è mancata nel Trentino quella ristrutturazione, quelle modificazioni che sono avute in altre province austriache in Italia. Però questo mi sembra che abbia una sua importanza, a parte gli aspetti negativi del conservatorismo che si è mantenuto nella provincia. Cioè qui c'è un trapasso da un'autonomia anche vista negli aspetti comunali, di carattere storico, alla richiesta di un'autonomia di carattere nazionale. E mi pare che proprio attraverso l'istanza nazionale vengano mutuati altri momenti, altre componenti e altri fattori di quello che è il risorgimento europeo. Cioè l'istanza nazionale si accoppia con l'istanza liberale non solo, ma a un certo punto si allarga anche alla concezione di quello che è lo Stato efficiente, tant'è vero che noi abbiamo una collaborazione e una presenza al Parlamento di Vienna, non alla Dieta di Innsbruck, per cui in sostanza si giunge dopo la concezione dello Stato efficiente, tanto da optare per uno Stato centralista, in un certo modo, anziché verso le soluzioni federaliste. Ecco, poi un altro punto che mi premeva sottolineare questo, i contenuti economici dell'autonomia. E i contenuti economici che emergono, per esempio, per quanto riguarda il dibattito sul fondo provinciale d'approvvigionamento. Qui ci sarebbe un inciso abbastanza curioso, perché la polemica si fa e proprio nel senso che questo fondo svantaggia gli italiani, perché il dazio sui grani in transito fa aumentare il prezzo dei prodotti derivanti dal grano, so pane, pasta, ora si dice gli italiani, la parte italiana della provincia mangia il pane e la pasta, mentre i tedeschi non ne mangiano, mangiano le patate, perciò non sono svantaggiati da questo aumento di prezzo. Questo è un inciso proprio curioso che può denotare quello che era l'aspetto anche dell'economia di sussistenza della provincia. Ora, questi contenuti economici mi pare che siano fondamentali per capire come, specie verso la fine del secolo, quando nascerà anche un partito vero e proprio popolare, quando nascerà un partito socialista, c'è una concordanza nella richiesta di autonomia, perché il contenuto economico è recepito dall'una e dall'altra corrente. Tant'è vero che si parla tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento proprio di un risorgimento economico del paese, e nell'interno di questo risorgimento economico si colloca anche in modo più specifico la richiesta dell'autonomia. Non solo, ma questa importanza economica degli istituti autonomi noi la ritroviamo pienamente nell'azione del Comune di Trento. Dopo gli anni Ottanta addirittura si parla nel Trentino di due partiti liberali, uno liberale nazionale e l'altro addirittura di un partito economico, e questo partito economico fa parte e fa capo all'Os Mazzurana, che è quel famoso podestà di Trento a cui si lega il miracolo economico di Trento, con una serie di iniziative meravigliose che emergono dalla lettura proprio dei verbali del Consiglio Municipale di Trento. Iniziative, ma veramente all'avanguardia, iniziative nel merito del credito, per iniziative ferroviarie, nel campo della costituzione di centrali elettriche, e questo è bellissimo perché non riguardano soltanto la città, riguardano proprio tutto il territorio italiano della provincia, di cui le ampie competenze propulsive del Comune di Trento. Iniziative addirittura nel campo nazionale, perché organizza dei congressi, non so, della Lega Nazionale della Trento-Trieste, e nel momento in cui si parla di queste cose il rappresentante del governo austriaco esce dall'aula per lasciare piena autonomia di dibattito e di discussione nel comune, un esempio veramente di correttezza. Altro punto importante è la scelta fatta nei confronti del centralismo da parte delle correnti liberali trentine dopo il 70 e nel 73. Qui veramente una scelta politica, nel senso che per questi uomini ha più importanza l'ammodernamento in senso liberale dello Stato, e qui torno al concetto proprio dello Stato efficiente a cui ci si affaccia nella seconda metà dell'Ottocento, perché si ritiene che nell'interno di uno Stato efficiente in senso liberale anche l'istanza nazionale nel senso autonomistico possa essere salvaguardata con maggiori possibilità e facilità. Certo però che non tutti i liberali concordano con questa tesi, tant'è vero che nel 73 noi abbiamo le edizioni in Milano di un opuscolo in appoggio al federalismo che esce anonimo, però l'autore è quel Scipio Salvotti, figlio del consigliere imperiale Salvotti, del famoso figlio contestatore, il redentista, e che si pone con questo opuscolo il liberale convinto in contrapposizione ai liberali di Trento, cioè egli avrebbe voluto proprio per ragioni nazionali un appoggio invece al federalismo. L'ultimo punto che vorrei toccare, che io non ho approfondito ma sarebbe interessante vedere, è quella di una riforma comunale prospettata negli anni 90. Ecco, non ho approfondito se questa riforma comunale sia d'iniziativa del Comune di Trento o se sia un'iniziativa che avrebbe dovuto investire tutta la struttura comunale del Priolo. Gli anni 90, non mi ricordo la data precisa. In questa riforma comunale si prospettava anche una possibilità di raggruppamento di comuni, specie di piccoli comuni, raggruppamenti che avrebbero dovuto corrispondere a quelli che erano i distretti giudiziari, nel senso che si dice per certe materie il raggruppamento dei comuni porterebbe a un'efficienza dal punto di vista amministrativo e addirittura a un risparmio di personale. E l'interesse sta in questo, che questo raggruppamento di comuni troverebbe una corrispondenza all'attuale strutturazione della provincia e dei distretti. Per cui è un prevedere quella possibilità, quella utilità per ragioni proprio economico-amministrative di risparmio, di portare i comuni, specialmente i piccoli comuni, per certi settori e per certe materie, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione della pianificazione, si direbbe oggi economica, portare a questi raggruppamenti ulteriori. Ecco, con questo potrebbero essere fatte altri punti, altre sottolineature, ma credo di aver abusato sufficientemente dell'attenzione. Grazie. Il prossimo, per favore. Reina. È uguale. Reina si è fatto vivo prima. Reina, prima. Reiner. Ich möchte zuerst nur etwas klarer zum Ausdruck bringen bezüglich des Referates von Herrn Corsini. Wir dürfen nicht vergessen, dass wohl verfassungs- oder staatsrechtlich das Fürstentum des Bischofs von Trient 1802 zu Tirol gekommen ist, dass es aber schon mehrere Jahrhunderte früher praktisch einen Teil seiner Souveränität an Tirol abgetreten hat. Denn sowohl der Fürstbischof von Trient als auch das Domkapitel von Trient hatten Sitz und Stimme im Tiroler Landtag schon seit Jahrhunderten. Und die verschiedenen Angelegenheiten der Administration, sowohl der Steuer, der Gerichtsbarkeit, vor allem der Defension, wurden normalerweise schon seit mehreren Jahrhunderten vom Tiroler Landesfürsten ausgeübt. Wir müssen also aufpassen, dass Trient wohl staatsrechtlich 1802 erst zu Tirol kommt, praktisch aber in vielen Bereichen vorher schon wie ein Teil Tirols behandelt wurde. Noch stärker ist dies bei Brixen der Fall, wo außer Zweifel seit dem ausgehenden Mittelalter der größere Teil der Souveränitätsrechte, wenn man den Ausdruck damals schon gebrauchen kann, nicht mehr vom Fürstbischof ausgeübt wurde, sondern vom Tiroler Landesfürsten. Zweitens ist zu beachten, dass man das Fürstentum des Bischofs von Trient nicht mit dem Trentino gleichsetzen darf. Denn ein Teil des Trentino war wieder schon viele hunderte Jahre vorher bei Tirol. Wir müssen sehr achten, dass wir nicht den Fehler verfallen, Diözese Trient und Fürstentum Trient gleichzusetzen, wie es in den italienischen historischen Atlanten vielfach der Fall ist. Das Fürstentum Trient ist wesentlich kleiner als die Diözese Trient. Und das Fürstentum Brixen ist viel kleiner als die Diözese Brixen. Das wären die zwei Punkte zum Referat von Herrn Torsini. Nun zum Referat von Herrn Schober eine kleine Bemerkung. Der Referent hat erzählt, dass die letzten Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges der Irredentismus viel stärker wieder wurde in Welschtirol. Und dann hat er weiter erzählt, dass während des Ersten Weltkrieges im Jahr 1917 ein Gutachten ausgearbeitet wurde oder eine Stellungnahme, bei dem auch Michael Mayer mit beteiligt war und das außerordentlich scharf war gegen die italienische Bevölkerung von Tirol. Ich glaube, wir müssen da die Umstände etwas berücksichtigen. Denn wenn der Irredentismus schärfer wurde in den letzten Jahren vor Beginn des Ersten Weltkrieges, so haben da wesentlich einzelne, ich sage nicht das gesamte Welschtiroler Volk, sondern einzelne Männer da beigetragen und wirklich zielstrebig hingearbeitet. Ich nenne als allerersten Ettore Tolomei, dessen Wirken ja damals in ganz Tirol schon bekannt war und der natürlich die andere Seite auch herausgefordert hat. Und ich glaube, dass der Geist, der aus Michael Mayers Buch Irredentismus in Tirol als auch aus dieser Stellungnahme spricht, nicht zum kleinsten Teil eine Antwort ist auf den Geist, manchmal könnte man sagen Ungeist, den Ptolemäi hineingetragen hat. Das wäre also dieser Punkt. Dann ist nicht zu vergessen, dass in Trentino damals eine Gruppe von Politikern aktiv geworden ist, von denen man es eigentlich der Theorie nach am wenigsten erwarten dürfte, dass sie supranational wären, nämlich die Sozialisten. Ich nenne zwei Namen, Cesare Battisti und Benito Mussolini, mit denen sich die österreichische Polizei eingehend beschäftigen musste wegen seiner Umtriebe im Trentino. Dass nicht alle von dieser Art waren, sieht man ja am Beispiel de Gasperi, der dabei nicht mitgemacht hat. Deswegen sagte ich, dass es nur eine Gruppe von Politikern war und keineswegs das Volk des Trentino. Das ist alles, was ich sagen muss. Danke. Ja. Vielleicht ganz kurz. Una brevissima traduzione. Le osservazioni del professor Reiner sono una sulla relazione del professor Corsini, che se giuridicamente il Principato Vescovile di Trento entra in Tirol nel 1902, la posizione pratica è già molto diversa, perché la maggior parte delle attribuzioni del Principe Vescovo erano già esercitate dal Principato del Tirol. E lo stesso è vero a maggior ragione per Bressanone. D'altra parte ho sottolineato come il territorio del Principato Vescovile del Trentino è come il territorio del Principato di Trento non coincida con quello della diocesi di Trento, ma sia più piccola, è lo stesso, è vero, ha maggior ragione per Bressanone. Per quanto riguarda la relazione Schober, ha detto che di non condividere completamente il giudizio secondo cui il redentismo nel Trentino sarebbe diventato molto più forte con l'avvicinarsi della guerra del 14 e si tratterebbe invece solo di pochi gruppi, che ha citato anche la presenza di una forza sovranazionale come quella socialista. E nello stesso senso ritiene di poter considerare la voce estremistica di Michael Mayr durante la guerra come una specie di contro Tolomei, cioè di simbolo di un nazionalismo esasperato che non era condiviso dalla maggior parte della popolazione. Sì. Posso proprio... Vandruska. Scusate la mia voce che ieri è stata troppo strapazzata. Posso aggiungere qualche cosa proprio a quello? Sono molto contento che il collega Reina abbia parlato prima di me, perché vorrei aggiungere qualche cosa anche per quell'anno cruciale che lei, di cui lei ha parlato, che è il 1790, che è molto interessante. Questo tentativo. Certo, quello che ha detto il professor Reinhardt è giustissimo sulla posizione di Trento, che è rappresentato alla dieta di Innsbruck, ma nello stesso tempo Trento è anche rappresentato alla dieta di Ratisbona. Sono queste incongruenze, se si vuole, storiche che ci sono nel diritto del Sacro Romano Impero, che Pufendorf ha chiamato mostro simile. Questo dava poi l'occasione, questo sia detto per inciso, che nella prima metà, per tutto l'Ottocento, poi gli storici nordtirolesi e trentini si buttavano in faccia continuamente carte geografiche del 600, del 700. In una carta geografica Trento era piuttosto incorporato, in un'altra carta geografica era delimitato con un altro colore. Per esempio, classico in questo, ricordo il libro della compianta Nicoletta Cavaletti sull'abate a Prato. L'abate a Prato veramente ha fatto le prime armi in queste discussioni. Abbiamo trovato un'altra carta geografica dove il Trento, dove il Principato di Trento è ben distinto dal Tirolo, e l'altro ha poi ribattuto il contrario. Ora, per venire alla situazione veramente molto curiosa del 1790, lei ha nominato, questo naturalmente ha fatto piacere specialmente a me, che poi in questa situazione Leopoldo II poi ha insistito che almeno ai welschen confinen venga poi concesso Sitz und Stimme negli Ausschüsse in una maniera molto misurata. E lei ha detto, e io vorrei ancora sottolinearlo, e sia detto fra parentesi, anche il Michael Mayr nel suo libro condanna fortemente l'atteggiamento della dieta di Innsbruck di fronte alle domande dei welschen confinen, cioè di Mori, Protonico, Ala, Avio, eccetera, di avere Sitz und Stimme lì, e nota anche che questo stesso viene rifiutato a Kitzbühel, Kufstein e Rattenberg, che soltanto dal 1504 erano diventati, ritornati al Tirolo, perché intanto, durante proprio nel periodo in cui questi tre parti, Kufstein, Kitzbühel e Rattenberg, erano bavaresi, in quel momento si sono formati e chiusi le stände. E allora lei ha sottolineato molto giustamente che dietro quel storicismo, se vogliamo, quel conservatismo storico, che dice chi non era nel 1504 con noi non può avere adesso nel, alla fine del Settecento un stimme, perché storicamente non c'è, si nascondevano forti interessi economici, specialmente per quello che riguardava il vino. Cioè qui il diritto storico dei secoli antichi, eccetera, viene usato per questa cosa. Ma la cosa curiosa, e questo è un problema che io non so risolvere, ma io qui ho dei forti dubbi, che sono venuti stranamente, qui si vede come questi problemi vengono adesso studiati sul livello veramente internazionale, una studiosa di Nuova York, Miriam Levy, che si occupa di quel periodo leopoldino, ha messo la interesse su questa questione della domanda delle Welsh Confinen. Perché dice, è strano che in questo momento i Welsh Confinen domandano Sitzung Stimme dopo tanti secoli che non l'avevano avuto. Come mai in questo momento, 1790, lo fanno? E lei mi domandava se io sapessi se aveva dentro le sue mani Leopoldo, perché lei lo credeva. C'è lì un Hofrat Peck che viene dalla Toscana in Austria e che si ferma qui. E in quel momento mi è venuto, mi sono accorto di un fatto che io avevo completamente trascurato, cioè il fatto che Pietro Leopoldo ogni volta che veniva da Toscana, da Firenze a Vienna, passava per la Pontebana e per Venezia. Solo quella volta che lui viene come già futuro re, eccetera, sovrano della monarchia austriaca, passa per Trento, Bressanone, poi va Lienz, Carinzia, eccetera. Fa questa cosa. Perché? Qui mi pare, e lì ha incontrato anche i rappresentanti delle stende. Ora sarebbe interessante vedere se lui in questo momento, perché era tipico per lui, abbia sobillato proprio i Welsh Confinen a fare questa domanda per danneggiare o indebolire la forza dei stendi del Tirolo, perché lui in questo momento si trovava in una situazione di una grande rivincita anti-assolutistica dopo la morte di Giuseppe II. Questo mi sembra una cosa curiosa, che io, se qualcuno, è anche un appello agli storici trentini, se trovano qualche cosa di questo gioco sotterraneo di Leopoldo in questa situazione, che è molto curiosa. Poi soltanto fare un grande salto a quello che lei ha detto del progetto di una parola soltanto del progetto di Badeni, ed è interessante che qui credo dobbiamo inquadrare, come anche nel caso di Curva, eccetera, inquadrare la questione trentina, tirolese, veramente nei grandi problemi della monarchia. Badeni voleva sostituire l'alleanza conservatrice delle varie nazionalità del tempo di Tafe con una alleanza liberale delle varie nazionalità. E questo tentativo è completamente fallito, è fallito in piccolo nella questione trentina, perché i liberali, nonostante Grabmaier, i liberali tirolesi e i liberali trentini non potevano mettersi d'accordo, perché tutti i liberali in quel periodo erano già molto nazionalisti, e lo stesso è vero poi con i cechi e con i tedeschi, nelle famose Sprachverordnungen, dove anche l'idea di una internazionale dei liberali, diciamo così, non è possibile, mentre un accordo fra i conservatori è più possibile. Grazie. Benetto. Netto, una brevissima Netto domanda al professor Corsini, parlando di vino. Il professor Corsini ci ha messo in evidenza tra le novità dell'ultimo periodo trentino l'istituzione della scuola agraria di San Michele all'Adige del 74, poiché tre anni dopo sorge quella agraria di Conegliano, vorrei se mi sapesse dire o dare delle indicazioni se i propugnatori delle due iniziative hanno avuto dei contatti, eccetera, oppure se si tratta di due iniziative autonome. Grazie. Ich müsste jetzt eigentlich einige Bemerkungen machen, da das ganze Problem auch etwas politisch aufgerollt wurde, nämlich die Stellung. Mir ist aufgefallen, dass die Stellung der Referate eigentlich anders war, als man sie sich erwartet hätte. Nämlich Professor Corsini hat ihn sehr verdienstvolle, auf eine sehr verdienstvolle Art und Weise herausgehoben, die gemeinsamen Sachen, die Tirol. Ich spreche dann über Italienisch. Ja. Es hat gewisse Gründe, warum ich zuerst Deutsch rede. Professor Corsini hat sehr wohl herausgehoben, die Gemeinsamkeiten, die Tirol zusammengehalten haben, während der Herr Professor, der Dr. Schober eigentlich eine Geschichte gemacht hat, wie sie die Trentiner vielleicht vor 40 Jahren gemacht haben sollten, nämlich einmal den Irredentismus des Trentino, aus einer Trentino, möchte ich fast sagen, Sicht behandelt. Das geschieht in der Tiroler Geschichtsschreibung, soweit mir bekannt ist, normalerweise nicht. Es freut mich, dass diese Umstellung stattgefunden hat, aber ich muss hier doch ein kleines Bedenken anmelden, nämlich Folgendes, dass man vielleicht auch in dieser Sicht, weil die deutsch-Tiroler Geschichtsschreibung sehr nationalistisch ist, auch eine italienische Geschichtsschreibung verwendet hat, die sehr nationale Klänge hat. Das könnte in Südtirol zu Zusammenstößen führen, die ich gerne vermeiden möchte. Wir müssen mehr das Einende sehen und nicht das Trennende, wie es eben Professor Corsini herausgehoben hat. Dazu möchte ich noch bemerken, dass es zwar wohl wahr sein mag, dass Ptolemäi einen gewissen Einfluss auf Meyer ausgeübt hat, aber dass ich zum Beispiel zumindest Waldbach kenne, der etwas früher bereits den Gardasee-Gartensee und Montebaldo Waldberg genannt hatte. Ich ripeto brevemente in italiano, avevo fatto attenzione che le parti si erano un po' invertite. Si erano invertite nel senso che quello che 50 anni fa forse si poteva aspettare da uno storico trentino è stato detto dal dottor Schober, cioè mettendo in vista il punto irredentistico trentino, forse da una visuale anche un po' trentina. Mentre quello che unisce il Tirolo l'ha detto il professor Corsini, per la quale cose sono molto grave. Queste due contrapposizioni però mi portano a rilevare che la storiografia fatta dal dottor Schober in un certo qual modo ricalca la storiografia fortemente recente, nazionalistica tirolese tedesca degli ultimi anni, diciamo pure degli ultimi 50 anni, vorrei fare delle osservazioni perché queste cose in Alto Adige, io sono Alto Adigino, potrebbero portare ad un confronto al quale io non sono affatto interessato. Non sono interessato per la ragione che bisogna amministrare una provincia bilingue, una provincia dove le due nazionalità tuttora si incontrano. Volevo solo anche poi rilevare che se è vero che Ptolemei possa aver influenzato Meyer in un certo qual nero, in un certo qual senso è però anche vero che io conosco per esempio un certo Waldbach che è molto poco tempo prima, 20 anni prima, mi sembra abbia parlato, e credo che non sia stato il solo, ha parlato del lago di Garda come del Gartensee e del Monte Baldo come Baldo. Grazie. Come l'ultimo, professor Perengo. Perengo. Perengo. Perengo, dunque, io vorrei riprendere la distinzione che ha avanzato l'amico Corsini e che mi pare assai suggestiva tra autonomia storica e autonomia nazionale. È una distinzione molto suggestiva ed anche molto difficile, ci ripensavo proprio dopo che l'ho sentita formulare, nel senso che i proponenti, coloro che avanzano le richieste, per lo più tendono a non distinguere, a negare anzi una carica nazionale. Ed è una storia antica. Io ho in mente la rivendicazione di Rovereto contro il conte del Tirolo nel 1570. Non ho la data qui, è gli anni 70, in cui erano i provveditori della libera, quella che fino ad allora era stato ritenere di essere una libera città imperiale, vengono arrestati e chiusi per 2 anni nella rocca. Ora lì, in quel momento, i rappresentanti di Rovereto, i provveditori, negano che il problema sia nazionale, dicono che sono le antiche immunità e privilegi. Naturalmente, quando vengono arrestate da truppe di lingua tedesca, il problema muta al centro. E naturalmente diviene subito una questione nazionale. E infatti rimase poi tipica, occupa uno dei primi fascicoli dell'archivio di Morpurgo e Zennari, no? Archivio storico, lo so per questo, insomma. E mi pare che sia tipica. E su, io avevo in mente proprio ora che parlava anche Vandrusch di Leopoldo, no? Pensiamo a un angolo lontano del suo impero, pensiamo al Belgio. Pensiamo al Belgio nel 1790. Ecco, sono vicende di questo tipo. Si parte negando, vero, seminari generali, vero? Negando il diritto del potere centrale di schiacciare le autonomie locali. E immediatamente la questione poi si formula in termini nazionali. E qui appunto. E ancora io ho in mente proprio negli stessi anni cui Vandrusch si riferiva la questione della Valtellina e dei Grigioni. Anche lì parte senza formulazione nazionale e poi l'assume. Dove più, dove meno. Qui c'è un problema di bilinguismo della classe dirigente. La classe dirigente grigionese e valtellina era certamente bilingue. Laddove qui bisognerebbe conoscere negli anni 14-18, qual era il livello di bilinguismo? Io credo molto avanzato. Qui in Trentino credo che fosse bilingue. Classe dirigente. La classe dirigente era bilingue. Ecco, questo forse... È qualche rara eccezione di un deputato dietro a Innsbruck che si dimette perché non sa il tedesco. Ecco, questa appunto è distinzione che mi pare che poi meriterebbe in apposite sedi di approfondire, perché mi pare che sia un filone, tu vero eri schiacciato dai tempi, mi pare che sia un filone estremamente interessante, nel quale io mi sento abbastanza mal sicuro, perché continuamente i termini tendono a fondersi. In merito all'esposizione del dottor Schubert, che mi è molto interessata, anche per colleganza professionale, sono stato attivista anch'io e mi propongo di venirla a visitare proprio per studiare questa cosa di Rovereto, di cui nel suo archivio c'è la documentazione. Volevo toccare un solo punto. Verso gli anni 50 del Settecento, Tartarotti, è Jacopo Tartarotti, vero, quello degli scrittori trentino, non è Girolamo, no. È giovane fratello che muore a 25-26 anni, appena pubblicato quest'opera sugli scrittori tirolesi, che è opera di modesta compilazione, che è interessante proprio perché parla del Tirolo unitariamente. Ma perché parla del Tirolo unitariamente? In funzione anti-trentina, contro il vescovo principe, secondo me. Cioè è roveretano che che nega il diritto del vescovo principe di invadere la giurisdizione civile della libera città imperiale e mette dentro solo i giuristi tirolesi che sono anticuriali. Questi non sanno il tedesco, non lo sapeva lui. Non lo saprà, muore però appunto giovanissimo, non lo saprà mai il grande fratello, Girolamo, non conosce una parola di tedesco. Il tedesco nel Settecento, a Rovereto e a Trento, si sa poco. Pilati non lo conosce, Tartarotti non lo conosceva, Barbacovi doveva saperne poco, no? In complesso, la difficoltà nasceva in questo modo. Credo però, e questo non so se per l'Ottocento trovi conferma, ma certo per il Sette mi pare che sia sostenibile, c'è una grande differenza di comportamento tra Rovereto e Trento. Che è proprio uno dei figli. Grazie. La parola adesso per la risposta del professor Corsini, per una breve risposta sì. E dopo tutto ciò. Sì. Prego appunto di consentirmi di, per risparmio di tempo, quello che mi è stato offerto sul piatto è molto interessante, devo evidentemente ridurlo all'osso. Alla professoressa Garbari dico subito che non saprei dare notizie più precise di questo progetto di riforma comunale intorno agli anni 90, e ne saprei dire in questo momento, e bisognerebbe conoscere se riguarda le due città libere, a statuto speciale di Trento o di Rovereto, o se riguarda gli altri comuni, perché nel primo caso bisogna allora ricercare in quello che è stato lo sviluppo politico interno ai consigli comunali delle due città, nel secondo caso bisogna evidentemente ricercare un'iniziativa che parte addirittura o che sia stata presentata alla giunta tirolese, perché quella, come ho letto questa mattina, aveva competenze specifiche in materia di ordinamento comunale. E sono d'accordo nel momento in cui si fa osservare la professoressa Garbari che veramente il Trentino è entrato nella concezione di quello che sia lo Stato moderno, non inteso come Stato centralizzato, vero che l'Austria tale non lo è mai stata, vero, ma di Stato moderno efficiente e con grande impegno in tutti i settori della vita pubblica, nella seconda metà del secolo XIX, quando ha fatto veramente la sua scelta tra federalismo e centralismo. Una scelta che è stata estremamente sofferta, specialmente nel Partito Liberale, che è stato quello che ha proprio più manifestamente posto in discussione nei suoi organi interni. Non dimentichiamoci che il Partito Liberale nella provincia di Trento è sorto nel 1871, regolarmente, come partito moderno, con strutture della base e dei vertici, e perciò questo problema si è presentato, vero, ed è stato trattato, e c'è stato lo scontro, vero, tra i federalisti e i centralisti, dove federalismo è stato già chiarito. Federalismo vuol dire mantenere il diritto delle diete dei Länder di nominare in secondo grado i deputati al Reichsrat, e centralismo invece aveva il significato di elezioni dirette dalla base, popolare ristretta, ma pure dalla base popolare. La scelta è stata fatta, ed è stata fatta, credo di ricordare, adesso non saprei più a chi attribuire questo, precisamente credo di ricordare che si dicesse proprio perché in un Parlamento c'è un dibattito che esce da quello che è il chiuso dei Länder, della vita interna ai singoli Länder, e ci si apre dinanzi quello che è il grosso discorso della libertà, del progresso e dell'Europa. Ecco, io devo andare a ricercarlo questo passo, perché è molto interessante. E sulla questione del grazio del danno, vorrei dire che è impossibile scendere nei dettagli, però dopo gli studi, dove è andato il giovane Leonardi? Beh, non c'è. Dopo gli studi di Leonardi, che ha esaminato con molta accuratezza il Denkschrift della giunta provinciale, che ridà tutto il prospetto delle entrate e delle spese negli anni 80-90, vero? E bisogna un poco correggere il tiro, cioè tutte quelle grosse lagnanze che i trentini hanno portato per quanto riguarda l'amministrazione del fondo di approvvigionamento, che era diventato elefantiaco, vero? Attraverso un secolo, davvero, di capitalizzazioni, vanno un po' corrette, dico un poco, non del tutto, perché questi bilanci, è vero, ci sono stati dati per quei 10 anni, dall'80 al 90, quando proprio in seguito anche a calamità naturali c'era stato il maggiore intervento da parte dell'ente pubblico ad Innsbruck a favore delle immediate necessità del Trentino. Non dimentichiamoci che nell'82 c'è stata la triplice alleanza, ma c'è stata anche l'inondazione dell'Adige, la grossa inondazione dell'Adige. Ecco, invece, se mi si consente, vorrei pregare il professor Rainer di prendere atto, non so se io l'ho letto troppo sottovoce o no, va bene, di prendere atto che io ho proprio iniziato affermando che il Trentino, anche prima del secolo XIX, era rimasto in stretta connessione politica, amministrativa e parzialmente militare con la Contea del Tirolo e con gli Asburgo, che della stessa erano divenuti signori feudali. E avevo, per quanto riguarda la questione territoriale, precisato che fin dal tempo di Massimiliano I essi possedevano già direttamente il Trentino meridionale, il Trentino meridionale, il circa ai confini d'Italia. Su questo sono perfettamente d'accordo, forse non siamo d'accordo sulle conclusioni che, va bene, vero, e su questa realtà che avevo riconosciuto, vero, e che lei ha richiamato, vero, le conclusioni che su questa realtà si possono trarre. Io credo che parlare di un stretto nesso, di fatto, anche lei ha ammesso di diritto, no, di fatto, fra Trentino e Tirolo sia possibile e debba essere fatto, però non fino al punto di pensare che anche nei secoli precedenti il Trentino fosse sic et simpliciter inglobato nel Tirolo. Quel discorso non posso svilupparlo tutto, e dovrebbe svilupparlo un medievalista, magari più di quanto possa farlo io. Ma è certo che dipende da quella complessità di rapporti feudali e inizialmente dal diritto di avvocatia che i Mainardi, magari, hanno ottenuto. Gli storici nazionalisti da una e dall'altra parte dicono hanno avuto, noi diciamo hanno usurpato, ma ormai questi linguaggi non li usiamo più, hanno ottenuto, sul Principato Vescovile di Trento e sul Principato Vescovile di Bressanone. E il diritto di avvocatia, sappiamo tutti in che cosa consiste, e questo ha portato effettivamente ad un legame anche politico, vero, tra la Contea del Tirolo, quando poi questa è stata assunta dagli Asburgo, duchi d'Austria, arciduchi d'Austria, così potenti anche al di là, evidentemente l'influenza sul Trentino è andata sempre, vero, maggiormente, ampliandosi. Però io prego il professor Rainer, lei era anche presente a Innsbruck al convegno sul Gasmeier, di tenere presente che la differenziazione fra Tirolo e Trentino, non posso dire la prima, certo la prima che conosco io, nel senso di dire, guardate che però il Trentino non è Tirolo, l'abbiamo proprio da parte dell'arciduca Ferdinando. È l'arciduca Ferdinando nel 1525, il quale quando c'è il pericolo, e poi effettivamente sono intervenuti, che i legati delle giurisdizioni rurali del Trentino si presentino prima alla dieta di Merano, che era una dieta straordinaria, poi sono stati accettati alla dieta ordinaria del giugno, del luglio a Innsbruck. ma in quel momento solleva la questione della lingua e dice, ma è impossibile, perché siamo due, sono due parti diverse, però con due lingue diverse. Questo mi consente anche di dire, poi con richiamo ad altro, non so chi più vi abbia accennato, a Berengo, che per esempio se si può porre il problema della conoscenza della lingua tedesca per la classe dirigente, però per la generalità del popolo, è certo perlomeno che nel 1525, proprio durante la guerra dei contadini, gli articoli di Merano, perché potessero essere conosciuti e diffusi anche nelle giurisdizioni rurali del Trentino, dovettero essere tradotti dal tedesco in un italiano, in un volgare, va bene, vero veneto, vero dell'epoca, nel 1525, perché proprio il popolino non lo comprendeva assolutamente. Ecco, perciò io credo, purtroppo sono stato un po' io il bersaglio credo che ancora deve essere fatta questa osservazione. Nel Settecento, quando ci sono le tendenze ben conosciute, ben note in materia di amministrazione da parte di Maria Teresa e di Giuseppe II, qui nel Trentino abbiamo la forte resistenza del Principato e la forte resistenza popolare. Non dimentichiamoci di quello che è avvenuto nelle valli giudicarie, perché si dice sì, è imperatore del Sacro Romano Impero, è sovrano d'Austria, conte del Tirolo, però qui anche dal punto di vista del fiscale, qui siamo ancora un principato vescovile. Questo sarebbe anche interessante, vederlo. Per cui io credo che effettivamente bisogna dire che la annessione del Trentino nel Tirolo, pur riconoscendo l'esistenza di questi nessi e vincoli molto stretti anche precedentemente, debba essere fatta risalire alla Convenzione del 1802. Il professor Vandruska mi pare che a me non ha detto niente. Vorrei dire al professor Netto che sono disposto a parte, le do magari anche una mia pubblicazione. Grazie. Che ho proprio fatto sulla fondazione dell'Istituto Agrario di San Michele, però una domanda sì, a una devo rispondere, vero? Dal 1864, cioè 10 anni prima, perché è durato 10 anni il periodo di preparazione, la giunta, la dieta di Innsbruck, vero? Aveva, con propria deliberazione, destinato dei fondi agrari in San Michele all'Adige, il vecchio convento degli Agostiniani, eccetera, con l'intento già di creare ivi una scuola e un istituto agrario provinciale. Siamo andati avanti per 10 anni, qualche resistenza c'è stata, però nel 74 è nato un organismo del quale io devo dire noi trentini siamo orgogliosi e dobbiamo anche essere, dobbiamo anche riconoscere che questo ci è venuto da quella politica in via di prassi abbastanza accomodante che la stessa dieta regionale, dieta di Innsbruck, conduceva. Ringrazio il dottor Stocker di aver riconosciuto che veramente io mi sono sforzato, e non è soltanto da adesso, è da molti anni che mi sforzo di rivedere queste complesse e difficili relazioni tra il Trentino e il Tirolo al di fuori di qualsiasi impostazione nazionalistica, anche se non bisogna dimenticare quello che ci ha raccomandato all'inizio di questo convegno il professor Vandruska, dove ci ha detto: non facciamo la retorica bellicista, ma non facciamo neanche la retorica pacifista. I contrasti ci sono stati e lo storico deve riconoscerli. Berengo, mi inviteresti a nozze se potessi aver tempo di parlare su quell'argomento. Ti ho detto prima, io ho fatto oggetto di un corso in sede universitaria, un corso che portava questo titolo. Autonomie, stati e nazioni nell'Europa moderna e nell'Europa contemporanea. Per, riassuntivamente posso dire questo. Guardandoci all'indietro, vero, e noi dobbiamo dire che le tendenze ad un autogoverno e ad una autoamministrazione non sono proprie soltanto del periodo in cui si combattono le lotte nazionali. Esse, autonomie più larghe, meno larghe, va bene, però più definite o meno definite, si ritrovano anche nei secoli precedenti e sorgono, per quello che io posso arrischiarmi a dire in materia, proprio dalla nascita dello Stato dinastico. È lo Stato la nascita dello Stato dinastico che, aumentando i propri possedimenti territoriali ed estendendoli su zone o regioni diverse, o perché gli è imposto o a captandam benevolentiam, finisce per riconoscere alle popolazioni di queste zone quelle che erano le franchigie, erano le prerogative, vero, ancora di origine feudale. Quella è l'autonomia che io chiamo storica, perché è, vero, antecedente, vero, a quel tipo di autonomia che si richiede poi a difesa e tutela delle minoranze nazionali o in uno Stato plurinazionale o in uno Stato eteronazionale. Noi trentini in uno Stato plurinazionale come l'Austria, l'impero, vero? E i sudtirolesi dal 1919 in poi in uno Stato eteronazionale. E io non ho mica nessuna, vero, scrupolo a dire che da un certo punto di vista la battaglia condotta, va bene, però, dagli altoatesini tra il 19 e il 22, finita male, come è finita male la nostra battaglia di Trentini, che li volevamo non l'autonomia nazionale, non c'era più motivo di richiederla dopo il 19, ma volevamo il riconoscimento dell'autonomia storica. Quella battaglia è stata evidentemente più lunga, è stata più dura di quello che sia stata la nostra, vero, battaglia di Trentini, per un semplice motivo, perché gli altoatesini come minoranza sono entrati in uno Stato mononazionale e non plurinazionale, e per di più in uno Stato mononazionale che non aveva nessuna esperienza di problemi di minoranze. Nessuna esperienza di problemi di minoranze. E lo credano tutti che, va bene, però, un'esperienza di questo tipo non si improvvisa. E per questo io dico, anche la tesi che ho sostenuto in quella, i precedenti storici dei patti Gruber De Gasperi, non potevano essere che uomini che venivano dall'esperienza, vero, del Parlamento di Vienna e dell'impero, vero, austriaco, che potevano condurre a termine una soluzione come quella che bene o male ha funzionato e adesso funziona ancora meglio della nostra autonomia regionale. Ti domando scusa, devo finire qui perché altrimenti aggiungo troppo, ma ne riparliamo, eh? Vero? Tante grazie. Un momento, pregherei ancora 2 minuti al dottor Sopra e dopo chiudiamo sono due. Molto breve. Ich möchte Sie nicht lange vom Mittagessen aufhalten und will also an und für sich auch gar nichts mehr viel dazu sagen. Folgendes, was Professor Rainer, mein verehrter Lehrer, gesagt hat, dass die Sozialdemokraten in Tirol zum Zeitpunkt der Autonomiebestrebungen und dann auch danach im Verhältnis zu den nationalen Bestrebungen dann eben während des Ersten Weltkrieges eine bedeutende Rolle gespielt haben. Da möchte ich noch etwas anfügen. Die Sozialdemokraten haben ja von ihrer ideologischen Struktur her eine supranationale Auffassung. Die wird aber in gerade die Trentiner Nationalisten verlassen, auch wie zum Beispiel in der Tschechoslowakei oder in Böhmen, war es ja auch so, verlassen diese ideologische Grundposition, um mit Hilfe der nationalen Frage ihre eigentlichen ideologischen Ziele auch zu erreichen. Ich glaube, das ist eine Komponente, die da mitspielt. Und vor allem im Trentino versuchen die Sozialdemokraten, sich mit Hilfe der nationalen Frage gegenüber den italienischen Nationalliberalen durchzusetzen und ihnen also Wählerstimmen abzunehmen. Also das ist ein zusätzlicher Aspekt vielleicht, den ich da erwähnen möchte. Was die Frage betrifft, die Frage also des Verhältnisses des Fürstentums Trient, also zu Tirol, möchte ich hinweisen auf die Kompaktaten aus dem 14. und 15. Jahrhundert, die eindeutig Verträge sind zwischen dem Landesfürsten von Tirol und dem Fürstbischof von Trient, in denen er teilweise gezwungenermaßen, teilweise aber auch freiwillig, weil es immer wieder Fürstbischöfe gegeben hat, die er sogar in einem persönlichen Nahverhältnis zum Landesfürsten geblieben sind. Und man, ich denke nur an das großartige Verhältnis zwischen Bernhard von Klees und Ferdinand I., der ja der Premierminister, kann man sagen, also des Tiroler Landesfürsten war. Und es hat da immer wieder Gelegenheiten gegeben, also eines nahen Zusammenrückens der kompetenten Faktoren Fürstbischof. Und das Ergebnis waren dann auch die Kompaktaten, die Staatsverträge waren. Nichts anderes als Staatsverträge, in denen der Bischof, der Fürstbischof von Trient, dem Tiroler Landesfürsten, gewisse Teile, wenn man so sagen kann, seiner Souveränität, wie Professor Reiner gesagt hat, überlassen. Zu Professor Wandruschka, Herr Professor, dazu ist eigentlich von meiner Seite nichts zu sagen. Ich danke Ihnen für die Hinweise und für die fruchtbare Ergänzung, was also die Sache mit Leopold II. Betrifft und auch also diesen Hinweis, dass natürlich bekannt ist, dass also im Jahr 1504, also Rattenberg, Kupfstein und Kitzbühel, das ist an Tirol gekommen und hatte praktisch ein ganz anderes Landrecht. Also es galt ja die Buchsager, nicht die bayerische, das bayerische Landrecht bis ins 18. Jahrhundert. Ich möchte noch ergänzen zu dem, was Sie zu Pateni ausgeführt haben, also diesen Versuch der Vereinigung der freiheitlichen und konservativen Tendenzen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass hier es einen Unterschied gegeben hat zwischen den sogenannten Altliberalen und den Neuliberalen. Und das müsste man vielleicht deutlich sagen. Grabmeier hat zu den Altliberalen gehört. Das sind diejenigen, die also eine übernationale Zusammenarbeit noch anstrebten. Damals wurde der Begriff geprägt, der Gemeinbürgerschaft. Und zu dieser Gemeinbürgerschaft waren diese Altliberalen doch hinausgehend. Da hätten sie sogar in diesem Komplex von Parteien sogar die Konservativen, also ihre ideologischen Gegner, mit einbezogen. Es ist das auf der liberalen Seite der gleiche Versuch, eine supranationale Kraft in Österreich aufzubauen, um eben mit diesen nationalen Schwierigkeiten fertig zu werden, genauso wie es Tafe also kurz davor versucht hat. Ne? Diese Gemeinbürgerschaft hat in Tirol eine große Rolle insofern gespielt, als die Liberalen, also die Neuliberalen, Grabmeier deswegen fast aus dem Landtag abgewählt hat. Dann noch zum Herrn Professor Perengo möchte ich ihm noch danken für diesen Hinweis und ich freue mich, wenn er zu uns nach Tirol ins Archiv kommt. Was den Herrn Kollegen Stocker anbelangt, muss ich sagen, es gibt in der Historie halt doch nur das Bemühen, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Und es ist sicherlich, also als junger Mensch, der noch mit nationalen Fragen eigentlich nur historisch konfrontiert ist, als Jahren 45, glaube ich, kann man mir zumuten, dass ich also irgendwie unbelasteter vielleicht an die Dinge herangehe. Danke schön. Purtroppo non c'è tempo per la traduzione in tedesco. Chi vuol sapere meglio può rivolgersi al professor Ara. Io vorrei ringraziare profondamente e cordialmente i relatori di questa stamattina, professor Corsini, professor Schober, professor Ara e anche professor Cervani, gli interlocutori, per i loro contributi e a tutti vorrei ringraziare tutti i presenti per l'interesse e anche per la pazienza. Così mi manca soltanto augurare a tutti un buon appetito per un pranzo veramente meritato.